Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein kann und freue mich auch, dass so viele heute da sind, obwohl heute ja auch Feiertag ist und verlängertes Wochenende ja auch dazu einlädt, immer mal wegzufahren oder so. Aber deshalb freue ich mich auch auf eine intensive, interessante Diskussion, also auch keineswegs nur Dinge mitzunehmen, sondern vielleicht auch sich aktiv einzubringen und eben auch zu gucken, wie könnte möglicherweise auch streiten noch, also wie könnte das direkt in Bamberg auch noch aussehen, also politisches Streiten auch für Rechte von Intersex-Personen. Und deshalb das dann auch ein bisschen mit als Hintergrund. Also dazu würde ich gerne ein paar aktuelle Einblicke noch mitgeben, aber ansonsten bei dem Schwerpunkt bleiben, um den ich auch gebeten wurde. Und deshalb auch ganz herzlichen Dank, dass ihr auch überhaupt so eine Veranstaltung hier macht, also und das Ganze organisiert habt mit. Ja, also kurz zu mir vielleicht noch. Jetzt klingt das noch ganz anders. Also Heinz-Jürgen Voss, ich habe Biologie in Dresden und Leipzig studiert, dann ein bisschen Geschlechterforschung, Philosophie in Göttingen mit angeschlossen und dann gerade zu dem Thema, was ihr hier schon an der Wand seht, promoviert, also zu biologisch-medizinischen Geschlechtertheorien und wie diese gesellschaftlich hergestellt werden. Und das soll heute sozusagen auch der Inhalt des Inputs sein, also diese Eingewobenheit von biologisch-medizinischen Geschlechtertheorien in Gesellschaft darzustellen und darüber auch in die Diskussion mit einzusteigen. Ja, aktuell bin ich jetzt gerade in Halle, das ändert sich auch relativ bald dann auch wieder. Ich verfolge jetzt gerade eine Habilitation, die gerade sich mit Geschlechtertheorien im Nationalsozialismus, deutschen Faschismus beschäftigt und wie damit möglicherweise plurale Geschlechtertheorien, die es vorher gab, abgeschnitten wurden und wie an diese auch nach 1945 nicht mehr angeknüpft werden konnte, weil die gleichen Leute, die gleichen Nazis, die gleichen Positionen innehatten, nach wie vor noch, auch also in der BRD, in der DDR nicht ganz so stark, aber da haben auch die Theorien genauso weitergewirkt. Also das ist sozusagen das in die Richtung, in die ich jetzt weiterarbeite, ein Stück weit. Ja, also biologisches Geschlecht ist auch gesellschaftlich hergestellt. Das soll der heutige Inhalt sein. Ich habe drunter geschrieben, Ausgangspunkt Hermaphroditismus, also Ausgangspunkt uneindeutiges Geschlecht, Intersexualität, Intersex, ist vielleicht dann schon eher ein Begriff, den ihr auch dann jeweils kennt mit. Und den Ausgangspunkt habe ich nicht von ungefähr gewählt, sondern ein wichtiger Punkt ist davon, ist dafür, dass wir, dass eine Biologie und Medizin gerade uneindeutiges Geschlecht, also gerade Abweichungen, Störungen, also alles in Anführungsstrichen gesetzt, immer dazu genutzt hat, erstmal als Ausgangspunkt, also ausgehend von uneindeutigem Geschlecht, wurde genau beschrieben, was denn eigentlich typisch weiblich und was denn eigentlich typisch männlich wäre und nicht etwa andersrum. Also man hatte nicht eine Idee von typisch weiblich, typisch männlich und hat dann irgendwie festgestellt, ach, es passen doch nicht alle irgendwie rein, sondern eben genau von Abweichungen in Anführungsstrichen ist man dazu gekommen, eigentlich das herauszulesen, was denn typisch sein sollte dann. Das einmal der theoretische Hintergrund, also gerade biologische Theorien haben genau diesen Weg beschritten. Der zweite Punkt und der mir eigentlich dabei dann noch wichtiger ist, ist die aktuelle Relevanz, also Intersexualität, Intersex, uneindeutiges Geschlecht wird nach wie vor in dieser Gesellschaft massiv diskriminiert und nicht nur diskriminiert, sondern Menschen erfahren deshalb einfach, weil das Geschlecht nicht in diese Normen passt, massive Gewalt, also die Operationen, die häufig innerhalb der ersten Lebensmonate stattfinden, also tatsächlich im Säuglingsalter bis frühen Kindesalter, die werden als äußerst traumatisierend und gewaltvoll beschrieben im Nachhinein von den so betroffen gemachten Menschen. Und die können nach wie vor noch in der Bundesrepublik Deutschland stattfinden. Und ihr werdet das sicherlich alle mitgekriegt haben, dass dazu eine größere Diskussion in Gang gekommen ist, die mittlerweile, also jetzt gerade im Ende Februar hat jetzt der Deutsche Ethikrat eine Stellungnahme Intersexualität herausgegeben und das ist aber nicht einfach so passiert, sondern da ging massives politisches Streiten von der Intersex-Bewegung voraus, also eine sehr große mediale Präsenz, die erreicht werden konnte. Sehr viele Proteste, die vor Universitätskliniken beispielsweise stattfanden oder auch einfach im öffentlichen Raum. Und insofern, was daran deutlich ist, gesellschaftliche Veränderungen passieren gerade dadurch, weil Leute etwas tun, also weil konkret Menschen dafür sehr viel gearbeitet haben und damit auch öffentlichkeitswirksam geworden sind. Und was aber auch ein wichtiger Punkt daran ist, ist eben, dass, also, und gerade dadurch konnte überhaupt so eine Debatte in Gang kommen. Also damit wurde der UN-Ausschuss gegen Folter und Ähnliches darauf aufmerksam und hat der Bundesregierung gesagt, dass sie die Menschenrechtsverletzung gegen Intersexe im Land abzustellen habe. Und daraufhin wurde erst der Deutsche Ethikrat mit einer Stellungnahme beauftragt. Was dabei auch wichtig ist, es geht der Intersex-Bewegung gerade darum, die geschlechtszuweisenden Operationen abzustellen, die häufig im frühen Kindesalter, im Säuglingsalter stattfinden. Und vielleicht ist das einfach noch gar nicht eingängig genug an der Stelle. Also es handelt sich nicht um eine einmalige Operation, sondern es sind häufig sehr viele Operationen notwendig. Es schließen sich Hormonbehandlungen an, die häufig ein Leben lang stattfinden und es müssen beispielsweise, also wenn eine Neovagina angelegt wird, bedeutet das, dass die von ständig dann immer schon geweitet werden muss. Das kann beispielsweise durch einen kleinen Finger oder durch etwas Dildo-ähnliches passieren und das findet, wie gesagt, bei Kleinkindern statt. Also insofern, das im Hinterkopf haben, es sind tatsächlich ganz traumatisierende Ereignisse, die damit verbunden sind. Und sämtliche, also tatsächlich sehr, sagen wir vielleicht nicht sämtliche, aber sehr viele der wissenschaftlichen Studien auch dazu, halten genau diese Behandlungssituation auch so fest. Also die Forderung, die Intersex-Bewegung stellt und die Beschreibung, die sie zu den gewaltvollen und traumatisierenden Erfahrungen macht, die sind auch durch wissenschaftliche Outcome-Studien in dem Sinne gedeckt, wenn es das überhaupt notwendig wäre an der Stelle. Trotzdem kommt der Deutsche Ethikrat nicht zu der einzig möglichen Schlussfolgerung. Also wenn herauskommt, dass offensichtlich diese Behandlungen den Menschen schaden, wäre ja eigentlich logisch, diese Behandlungen werden einfach unterlassen oder man unterlässt sie zumindest so lange, bis genügend Ergebnisse da sind, dass sie eben doch irgendwie nutzen können. Aber im Moment ist einfach, es wird gesagt, naja, die Behandlungen, die sollen in einer besseren Aushandlung zwischen Eltern und Mediziner und Medizinerinnen stattfinden, aber es wird nicht grundlegend davon abgerückt und es wird auch nicht grundlegend in die Richtung verschoben, dass eben nur der Mensch selbst darüber zu entscheiden hat. Also nicht etwa Eltern stellvertretend oder Ähnliches, sondern eben tatsächlich der konkrete Mensch zu entscheiden haben. Also deshalb, das ist der zweite wichtige Punkt, also diese konkrete politische Relevanz, die damit auch verbunden ist, diese konkreten Gewalterfahrungen, die Menschen machen müssen. Und es geht eben nicht um irgendwelche Ideen von Menschen oder sowas und Theorien, sondern es erleiden eben konkrete Menschen einfach diese Gewalt. Und deshalb ist dagegen, glaube ich, eine ganze Menge zu tun. Und das ist auch und das kann man, glaube ich, auch recht gut auf allen Ebenen machen, also tatsächlich öffentliche Veranstaltungen dazu machen. Oder jetzt Ende Juni wird die Stellungnahme des Deutschen Ethikrates im Familienausschuss des Bundestages beraten. Insofern kann es auch gerade noch was nutzen, nochmal die eigenen Bundestagsabgeordneten im Wahlkreisbüro anzusprechen und nochmal auf die Problematik genau anzusprechen und konkret auf die Forderungen der Intersex-Bewegung hinzuweisen. Also wer das machen mag, kann ich auch gerne noch ein paar Quellen nennen. Ja, also das als aus meiner Sicht wichtiger Hintergrund einerseits: Biologie, Medizin hat gerade von Uneindeutigkeit immer den Ausgangspunkt genommen, um überhaupt zu wissen, was denn eigentlich biologisches Geschlecht ist und was denn eigentlich weiblich und männlich ist. Und andererseits diese konkrete praktische Relevanz. Und damit können wir auch einsteigen. Das ist hier ein bisschen falsch herum dargestellt. Deshalb sage ich es so noch mit. Also, ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt. Ich würde aber auch euch gleich fragen, ob das für euch so okay ist. Sonst können wir das auch gerne anders machen. Also zunächst erstmal eine ganz kurze gesellschaftliche Einbindung. Das finde ich gerade bei Betrachtungen zu biologischem Geschlecht ganz wichtig, weil sonst kommt man relativ schnell wieder bei einem gewissen Biologismus an, sondern eben insofern einzubinden und zu sagen, nee, Biologie ist eben auch gerade ein Bestandteil von Gesellschaft, was eigentlich selbstverständlich ist, aber das eben als ersten Punkt etwas herauszuarbeiten. Der zweite Punkt wäre, sich konkret die Bedingungen, also gerade mit Fokus auf Gesetzestexte anzugucken, wie uneindeutiges Geschlecht in der Geschichte und auch aktuell behandelt wird. Und da wird deutlich werden, welche Rolle da eigentlich gerade medizinische Sachverständige und Experten, heute auch Expertinnen, lange Zeit sehr viel, meist nur Männer, welche Rolle die dabei spielen. Und damit kommen wir dann zu dem dritten Punkt, eben gerade diese je unterschiedlichen Theorien, die als bestimmend für biologisches Geschlecht oder für Geschlecht dann betrachtet wurden und da dann als Schwerpunkt gerade aktuelle Geschlechtertheorien. Und den vierten Punkt könnten wir gucken, ob wir dann noch Lust darauf haben, da dann nochmal einfach als ganz kurzer Ausblick darauf, dass häufig ja beispielsweise bei Muskulatur oder bei Gehirn oder was weiß ich, Geschlechterunterschiede zwischen Frauen und Männern gemacht werden. Und das ist alles längst widerlegt, aber es hält sich trotzdem in einem populären Verständnis und findet auch immer wieder Eingang in wissenschaftliche Theorien. Und da könnte man noch drauf gucken. Aber das, wie gesagt, hätte ich nur als Ausblick gedacht. Ansonsten eben gerade an Genitaltrakt und also Genitalien entlang gehangelt, um zu gucken, weil das auch häufig als gerade das ganz Festgeglaubte bei Geschlecht gelesen wird. Ist das für euch okay oder interessiert jemand was Spezielles anderes, auf das ich vielleicht eingehen sollte? Seid ihr noch wach? Also wenn das, also ansonsten auch einfach zwischendurch dann gern einfach Hinweis nochmal geben, wenn irgendwas speziell interessiert, dann gehe ich gerne noch mit drauf ein, ansonsten auch in der Diskussion. Ich würde es ansonsten anregen, immer nach den Punkten vielleicht dann Fragen erstmal zu klären und vielleicht auch schon leicht zu diskutieren und dann eine längere Diskussion, eben wie vorhin schon gesagt, dann am Ende dann zu machen. Wenn das okay für euch ist. Auch wenn natürlich irgendwas ganz doll im Bauch rumgrummelt, dann gleich rumschreien und sagen, das geht noch gar nicht. Ja, dann würde ich einfach mit dem ersten Punkt anfangen und wie gesagt, den will ich ganz kurz halten und das möchte ich einfach mit so einem Scherenschnittmodell, das wir sicherlich alle kennen, so aus der eigenen Kindheit und so oder auch jetzt aktuell gerade. Und da ist ja schon relativ spannend, also wer das vielleicht jetzt nicht erkennt, das links soll ein Mädchen darstellen und rechts soll einen Jungen darstellen. Und da ist schon relativ spannend, dass sich jeweils ganz unterschiedliche Darstellungen dazu finden. Also die Kleidung ist unterschiedlich, Spielsachen sind ganz unterschiedliche dargestellt. Also hier diese Puppe und da gerade der Ball im Blick mit. Aber auch was spannend ist, die Gestik des Gesichtes ist beispielsweise unterschiedlich, die Haarform ist unterschiedlich, aber auch die Haltung, die das Kind jeweils einnimmt, ist unterschiedlich. Also der Junge nimmt eher eine raumgreifende Stellung ein, während das Mädchen eher eine auf sich, auf innen fixierte Stellung einnimmt. Und das ist gerade, das ist genau das Spannende daran. Also hier sehen wir, Geschlecht scheint offensichtlich schon von früh an eine relativ große Rolle zu spielen. Also es ist offensichtlich in dieser Gesellschaft schon notwendig, Kinder ganz eindeutig irgendwie in eine der geschlechtlichen Gruppen einzuordnen, also weiblich oder männlich. Man könnte ja jetzt sagen, okay, wenn auch irgendwo dann in einem späteren Leben Fortpflanzung eine Rolle spielen, sollte, dann bedeutet das ja nicht, dass man dann Kinder schon von vornherein immer gleich so einordnen müsste. Also man muss die ja nicht als Kinder schon mit Fortpflanzung konfrontieren. Aber offensichtlich ist Geschlecht in dieser Gesellschaft so relevant, dass selbst Kinder schon auf Fortpflanzung zugerichtet werden müssen. Und das dafür eine Rolle spielt. Hier bei Kindern kann man sagen, okay, ist erstmal nicht so relevant, haben eben andere Sachen an und vielleicht ein bisschen anderes Spielzeug. Es wird an der Stelle schon relevanter, wenn wir sehen, dass beispielsweise auch unterschiedliche Fähigkeiten dann entsprechend geschlechtlich zugeschrieben werden. Also, dass Jungen vermeintlich eher logische Denkfähigkeiten haben würden, während Mädchen eher sprachliche Kompetenzen hätten und ähnliches. Und da wird schon ein bisschen ersichtlich, da spielt das auch für alle eigentlich von uns eine Rolle, inwieweit tatsächlich ein ganz eigener individueller Lebensweg beschritten werden kann, also wo dann gerade auch Hürden aufgebaut werden. Und zurückzukommen zu uneindeutigem Geschlecht, genau hier ist es eben, also wer hier eben nicht so reinpasst, der wird passend gemacht. Und das ist, also da spielt es dann noch für einige Leute dann eben eine wesentlich größere Rolle als vielleicht für die Allgemeinheit. Und dann das kurze Ausblick auf Kinder. Wir wissen selber auch, dass in der gesamten Gesellschaft, die gesamte Gesellschaft ist geschlechtlich durchwoben. Das muss man nicht nur unbedingt an dem heutigen Tag festmachen, der ja dann auch immer in gewisser Weise geschlechtlich interpretiert wird. Sondern wir können einfach gucken, überall in Kaufhausabteilungen und ähnliches wird man eigentlich stets damit konfrontiert, dass man irgendein Geschlecht sei und sich entsprechend zu kleiden habe, dieses oder jenes aufzunehmen habe. Kann man auch tatsächlich sehr weit interpretieren, also selbst Reisebeschreibungen und ähnliches sind häufig sehr geschlechtlich konnotiert und ähnliches. Also da tatsächlich Geschlecht ganz tief eingewoben, können wir gerne nachher noch mit vertiefen. Und ansonsten beispielsweise unterschiedliche Kneipen, da ist dann teilweise eine Kultur vorherrschend, dass beispielsweise mehrheitlich Männer drin sind und ähnliches. Also da spielt dann Geschlecht auch eine Rolle. Also wenn man so ein typischer Stammtischkneipen oder sowas vielleicht ein bisschen im Blick hat oder auch durchaus linkere Gruppen, Antifa-Szene beispielsweise, in der häufig auch durchaus eine Makrokultur gelebt wird und bei der dann Menschen auch häufig einer Geschlechtskategorie dann angehören. Also insofern durchaus Geschlecht offensichtlich an vielen Stellen dann relevant. Eine größere Bedeutung hat sicherlich dann bei dem Berufsleben und Ähnlichem. Und da wissen wir selbst, dass sowohl in Wirtschaft als auch Politik als auch Wissenschaft eigentlich alle prestigeträchtigen und lukrativen Positionen fast ausschließlich von Männern besetzt sind und nur ganz wenige eben von Frauen. Also beispielsweise in Wissenschaften ist der Frauenanteil auf den am höchsten dotierten Professuren in der Bundesrepublik Deutschland noch bei unter 10%. In der Türkei und im Iran ist es jeweils anders, also da jeweils 30% beispielsweise, in anderen Ländern auch. Also insofern tatsächlich die Bundesrepublik Deutschland hat einigen Nachholbedarf und eben gerade nicht das, was immer nach außen repräsentiert wird, eine vermeintliche Emanzipation, die jetzt gerade exportiert werden könnte, sondern da sind offensichtlich gerade massive Mängel vorhanden. Und es ist auch keineswegs dabei, dass das irgendwie ausgeglichen werden würde. Also auch die Berufungspraxis an Universitäten ist keineswegs so, dass Frauen jetzt bevorzugt werden. Also es hatte mal ein Forschungsteam ausgearbeitet, wenn es so weitergehen würde, wäre eine Gleichstellung bei den Professuren möglicherweise in 400 Jahren erreicht. Und aber das auch nur, wenn sozusagen zumindest eine Berufungspraxis etwas, also immer ein paar mehr Frauen dann hinzuziehen würde. Bei außeruniversitären Forschungseinrichtungen ist es beispielsweise so, dass in den letzten Jahren schon wieder der ohnehin geringe Anteil von, ich glaube, es waren 6,9%, mittlerweile wieder zurückgegangen ist auf 5,7%. Also insofern ist es keineswegs irgendwie eine grundlegende Verbesserung in sich. Was ich damit nur deutlich machen will, ist, Geschlecht spielt in der gesamten Gesellschaft eine Rolle und es werden sogar schon Kinder damit konfrontiert. Also offensichtlich ist es so relevant, dass ein Mensch schon von Geburt an immer mit einem eindeutigen Geschlecht, weiblich oder männlich, aufzuwarten hat. Was uns heute mehr interessieren soll, ist der Anteil von Biologie und Medizin dann gerade an einem solchen Geschlechtersystem, und das kann man auch vielleicht relativ knapp erstmal voranstellen, einfach 4 Punkte, und zwar, das wissen wir auch einfach aus den einfach aus populären Zeitschriften, wo dann immer große Geschlechterbeschreibungen sind. Und dann gibt es immer so einen kleinen Kasten dazu, der immer so wie die Wahrheit erscheint. Und da ist dann nochmal abgehoben, ja, na, es gäbe diese Chromosomen und diese Hormone und damit präge sich Geschlecht so und so aus. Also insofern, der erste Punkt ist, dass gerade durch eine Biologie Geschlecht immer als natürlich in dem Sinne erklärt wird. Also eine Biologiemedizin liefert das Fundament für eine solche Gesellschaftsordnung, gerade in diesen jetzt modernen Gesellschaften. Und da wird eben beispielsweise schon als erster Punkt dann erklärt, jeder Mensch habe eindeutig eins von 2 Geschlechtern und dieses sei schon, also auf jeden Fall direkt nach der Geburt vorhanden schon, aber vermutlich auch schon in der Embryonalentwicklung, also sogar schon vor der Geburt habe ein Mensch eindeutig eines von 2 Geschlechtern. Und damit der erste Punkt eben eine Universalisierung von Geschlecht für jeden Menschen. Also jeder Mensch solle eins von 2 Geschlechtern eindeutig haben. Ein weiterer wichtiger Punkt. Ja? Ich will mal kurz auf die vorherige springen. Die vorherige? Da war noch gar nicht. Okay. Der zweite Punkt ist auch eine Universalisierung in dem Sinne, dass das nicht nur für den Menschen ausgemalt wird, sondern diese Universalisierung auch für das gesamte Pflanzen- und Tierreich vollzogen wird. Also es wird dann ausgewiesen, ja, na, alle Pflanzen und Tiere hätten ja 2 Geschlechter und das sei so ausgeprägt. Und dann bei denen, bei denen man darauf kommt, okay, da ist das doch nicht so, die sich beispielsweise ungeschlechtlich fortpflanzen oder ähnliches. Da wird dann gesagt, naja, das sind niedrigere Entwicklungsstufen, das ist sozusagen, also diese Zweigeschlechtlichkeit sei eine evolutionäre Fortentwicklung und habe deshalb sozusagen etwas Besseres mit sich gebracht. Und was aber immer wieder vermittelt wird, dieses Ungeschlechtliche wird quasi zum Ausnahmefall erklärt, und das geht teilweise in der Biologie so weit, dass selbst Austauschvorgänge von DNA bei Bakterien vergeschlechtlicht werden, also dass beispielsweise gesagt wird, also das wisst ihr sicher auch alle so ein bisschen aus der Schule, da wurde immer mit diesem sogenannten F-Pili argumentiert, beziehungsweise auch Sex-Pili genannt. Und das ist die Brücke, die sich zwischen 2 Bakterien ausbildet, um DNA auszutauschen. Und da wurde dann gesagt, dass das Bakterien, was die DNA abgibt, also aus dem die DNA kommt und in das andere übertragen wird, das wurde dann sozusagen dann in den Beschreibungen häufig vermännlicht, also das sei das Aktive, und ähnliche Interpretationen wurden mit verbunden. Das Aufnehmende sei das Weibliche, und diese Beschreibungen finden sich tatsächlich in biologischen Schriften, und entsprechend diese Brücke, die Membranbrücke, die zwischen den beiden Bakterien aufgebaut wird, wird tatsächlich als Sexpili bezeichnet, also eben auch gerade mit einer geschlechtlichen Wirkung versehen. Und das ist natürlich an der Stelle auf jeden Fall absurd, aber es macht auch deutlich, wie universell eigentlich eine solche Geschlechtlichkeit eingebracht wird und also wie einfach Austauschvorgänge von DNA schon gelesen werden. Und wie offensichtlich gesellschaftliche Stereotype, aktiv, passiv und ähnliches, dann auf solche Situationen dann jeweils schon übertragen werden. Also es gibt auch andere sehr schöne Anekdoten, die man dazu erzählen könnte, zu verschiedenen Tiereinordnungen dann jeweils. Aktiv, passiv könnte man auch, wenn es genauer interessiert, noch im Nachgang zukommen. Der dritte Punkt, der bedeutsam ist für die Rolle von Biologie, gerade bei der, also bei diesem Fundament von Geschlecht, ist, dass Biologie, Medizin ja auf jeden Fall schon immer darauf gekommen sind, dass es gar nicht so einfach ist. Also sie hatten immer uneindeutige Geschlechter, bei denen sie immer darauf gekommen sind, na, so einfach ist es offensichtlich nicht, sondern es gibt eigentlich andere Ausprägungsformen von Geschlecht auch. Das hat aber nicht, so wie man es vielleicht sagen würde, dazu geführt, dass solche Theorien dann grundsätzlich einfach falsifiziert worden wären. Also dass gesagt wurde, okay, der Gegenbeweis ist erbracht, deshalb müssen wir von der Zweigeschlechtlichkeit abrücken, sondern sie wurden dann über Hilfskonstruktionen wiederum eingebunden in dieser Allgemeintheorie. Es wurde dann gesagt, ja, na, im Regelfall würde sich immer weibliches oder männliches Geschlecht ausbilden, aber es könnten ja Störungen in Anführungszeichen auftreten und dann würde sozusagen der Entwicklungsweg unterbrochen und dann könnten auch andere Merkmalskombinationen die Folge sein. Also insofern über solche Beschreibung von Entwicklungsabweichungen und Störungen wurden auch Phänomene, die man in solche Theorien nicht einordnen konnte, dann eben trotzdem in ein solches System eingegliedert. Ja, diese drei Punkte, die ich genannt habe, das sind eigentlich die vielleicht eher historisch relevant sind. Jetzt in der aktuellen Forschung, in der biologischen und medizinischen, spielt das weniger eine Rolle, weil da immer schon die Untersuchungsorganismen, die Probanden immer schon von vornherein in weiblich oder männlich untergliedert werden. Das bedeutet, es wird sozusagen für die Forschung schon immer vorausgesetzt, dass es nur diese zwei Ausprägungsformen von Geschlecht geben würde. Und wenn man von vornherein Geschlecht differenziert, dann kann man auch überhaupt gar keine anderen Ergebnisse dabei rausbekommen. Also man wird immer, egal welche Gruppen man auch immer unterscheidet, also wir könnten einfach hier so in der Mitte vielleicht so trennen, wir würden auf jeden Fall Unterschiede zwischen diesen zwei Gruppen erheben können und die werden wir auch als signifikant beschreiben können. Also signifikant ist ja auch sowohl in den Sozialwissenschaften als auch in den Naturwissenschaften ein sehr aufgewerteter und beliebter Begriff. Insofern ist es aber wichtig, sich auch vor Augen zu führen, dass der eigentlich inhaltlich sehr schwach ist, dieser Begriff. Nämlich signifikant bedeutet nur, dass der beobachtete Zusammenhang, den man gerade feststellt, mit der Wahrscheinlichkeit, die angegeben wird, voraussichtlich nicht ausschließlich auf Zufall zurückzuführen ist. Also eigentlich als Signifikanz, als Angabe für die Plausibilität eines Ergebnisses keineswegs hinreichend, sondern man müsste eben an so einer Stelle überhaupt erstmal nachdenken, ist denn das, was ich jetzt gefragt habe, ist die Forschungsfrage überhaupt korrekt, sind meine Methoden einigermaßen korrekt und dann müsste man eine Plausibilität bewerten eigentlich. Ja, das ein bisschen als Hintergrund, den eine Biologie-Medizin liefert, also grob gesagt, sie liefert dieses Fundament einerseits durch eine Universalisierung von Geschlecht für jeden Menschen, dann eine Universalisierung von Geschlecht für das gesamte Pflanzen- und Tierreich, dann trotzdem ist man immer wieder auf Uneindeutigkeiten oder auf Phänomene gekommen, die dort nicht einzugliedern waren. Die wurden dann aber trotzdem gelöst über Hilfstheorien. Und schließlich, vierter Punkt, heute ist das weniger relevant, weil Geschlecht immer schon vorausgesetzt wird. Ja, ich rüttle mal kurz hier dran, damit das wieder ein bisschen weißer wird. Und dann können wir auf die nächste Folie kommen und das ist genau der Punkt und dann bin ich auch mit diesem kurzen Vorspann quasi fertig. nämlich hier in dem sehr guten Buch von Anne Faustus-Döhling, Sexing the Body. Und wer sich mit solchen Themen, die wir heute besprechen, befassen möchte, das ist ein sehr gutes Buch. Und es gibt noch ein Vorgängerbuch von ihr, das es auch in deutscher Sprache gibt, Gefangene des Geschlechts. Das in 1980er Jahren schon erschienen, aber nach wie vor äußerst, also für den deutschsprachigen Raum auf jeden Fall äußerst aktuell. Und sie stellt in dieser Abbildung dar, wie sozusagen alle möglichen Faktoren, also gerade gesellschaftliche Einflüsse, die Geschichte, Beziehungen zwischen Menschen sozusagen immer schon gerade sich, also sich auf die also auswirken, dass Geschlecht herausgebildet wird, also das, was eigentlich als Gender bezeichnet wird, das gesellschaftliche Geschlecht wird sozusagen aufgrund dieser ganzen Faktoren ausgeprägt. Und da ist auch dann relativ klar, dass selbstverständliche Gesellschaft eine Rolle spielt. Und im Zentrum ist dargestellt Organismus und Zelle, und das wird häufig als dieser natürliche Kern dann aufgebaut. Also da sei das wahre, das eindeutige Geschlecht drin, was wir auffinden könnten, und das sei auch unhintergehbar. Und ich möchte heute eben herausstellen, wie eben gerade auch dieser Kern gerade gesellschaftlich erst hergestellt wird, also wie es sich auch da immer nur um Theorien handelt und sozusagen dieses Schalenmodell hinfällig wird. Denn alles, was sozusagen in einer Gesellschaft beschrieben wird, auch biologische Theorien und auch die Sichtweisen, die man direkt auf Materialitäten beispielsweise haben kann, das passiert immer in Gesellschaft, und wir werden stets in Gesellschaft und wir lernen auch immer in Gesellschaft. Also das ist der Hintergrund. Insofern wollen wir uns heute nur diesem vermeintlichen Kern zuwenden und da herausarbeiten, wie dieser auch gesellschaftlich hergestellt wird. Ja, dann würde ich erstmal fragen, sind dazu vielleicht schon Fragen oder Anmerkungen an der Stelle? Ist es so noch okay oder soll ich ein bisschen schneller oder okay? Dann würde ich einfach den zweiten Teil, den würde ich trotzdem relativ zügig versuchen durchzugehen, dass wir uns nicht zu lange bei solchen historischen Hintergründen dann auch aufhalten. Was ich daran aber spannend finde, ist, dass man aus einer solchen Unterscheidung, also wenn gesellschaftlich Geschlecht in zwei Gruppen unterschieden wird, sich Ungleichbehandlungen daran auch anschließen, also beispielsweise Frauen weniger erben können oder überhaupt nicht erben können, hingegen alles ökonomisch über Männer passiert und so. Dass gerade wenn diese geschlechtliche Unterscheidung so relevant ist, dann ist es natürlich auch wichtig, einen Menschen eindeutig einer dieser zwei Kategorien zuordnen zu können. Also eben gerade, wenn es eine gesellschaftliche Unterscheidung zwischen Möglichkeiten gibt, dann ist es wichtig, in welche Rolle gehört denn ein Mensch. Gerade, und das war auch häufig eine Argumentation, um einem Menschen mögliche Privilegien nicht vorzuenthalten. Also keineswegs die negative Argumentation, dass irgendwie jemand Anteil an Privilegien haben könnte, die ihr, also jetzt explizit weibliche Bezeichnung, gar nicht zustehen würden, sondern Privilegien sozusagen vorzuenthalten, auf die jemand ein Anrecht haben würde. Das spielt für uneindeutiges Geschlecht die ganze Zeit eine Rolle, und hier dann einfach kurz zwei Zitate aus der Antike, und ich lese kurz vor. Und zwar von Ulpianus, das ist ein römischer Jurist aus dem 2., 3. Jahrhundert unserer Zeit, und er schreibt: Bei einem Zwitter, also ein anderer Begriff für Menschen uneindeutigen Geschlechts, bei einem Zwitter fragt sich, welchem Geschlecht er gleichzusetzen sei. Ich glaube eher demjenigen, das bei ihm überwiegt. Und ein zweites Zitat: Ob ein Zwitter zur Testamentserrichtung als Zeuge hinzugezogen werden kann, richtet sich nach dem Geschlecht, dessen Begierden sich in ihm regen. Also hier taucht einerseits dieser ökonomische Punkt durchaus schon mit auf. Also hier unterschiedliche Möglichkeiten. Testamentserrichtung ist gerade so ein Punkt, bei dem das eine Rolle spielen kann. Und hier könnte man jetzt aber auch sagen, okay, naja, es wird offensichtlich Geschlecht thematisiert. Und wie kommt man denn auf diese Aussage, welches Geschlecht das Vorherrschende bei einem Menschen sei? Und da würde ich sagen, na okay, gehen wir einfach zu dem Menschen hin und fragen ihn, zu welchem Geschlecht er sich zuzählen würde. Das scheint aber auch hier schon nicht der Fall gewesen zu sein, sondern es sollte gerade darum gehen, Sachverständige hinzuzuziehen. Also dieses Geschlecht sollte von außen genauer bestimmt werden. Also jemand vermeintlich unabhängig dann eine Analyse dazu machen. Genauer lässt es sich aber nicht ausführen, weil einfach die Quellenlage relativ schlecht ist insgesamt zur Antike. Was noch ein Punkt ist, also hier spielen schon möglicherweise gerade physiologische Eigenschaften eine Rolle. Also es wird gerade darauf geguckt, dass, also so interpretiert das die zweite Quelle Thomas, dass darauf geguckt wurde, ob ein Penis erregierbar war und möglicherweise ein Ejakulat abgab, also dass das gerade eine Rolle gespielt haben kann bei der Beurteilung des Geschlechts. Das ein bisschen ein Blick in Antike, was der eigentlich wichtige Punkt ist, dass uneindeutiges Geschlecht hier offensichtlich schon betrachtet wurde und dass es Hinweise darauf gibt, dass gerade von außen ein Geschlecht bestimmt werden sollte und nicht etwa der Mensch selbst danach gefragt worden wäre. Zur Quellenlage die kurzen Hinweise, weil zu Antike wird ja immer sehr viel gesagt und dann wird mal irgendwo ein transsexuelles Skelett gefunden oder was weiß ich. Bei solchen Sachen bitte immer relativ vorsichtig sein, also die archäologischen Sachen, also so wie es dargestellt ist, lässt es sich nicht bestimmen. Also man kann zum Beispiel aus einem Skelett nicht feststellen, ist jetzt ein Mensch, welches Geschlecht ein Mensch hat, sondern es wird gerade anhand von Grabbeigaben geguckt. Also beispielsweise, in welche Richtung liegt ein Mensch, also ist der Schädel eher nach Süden oder nach Norden gerichtet oder Osten oder Westen. Oder sind Pfeilspitzen beigelegt. Das führte häufig dazu, dass eine Interpretation in männliche Richtung vollzogen wurde. Mittlerweile steht das in Frage, weil auch durchaus Frauen mit Pfeilspitzen beerdigt wurden. Also insofern bei solchen Sachen jeweils vorsichtig sein, und weil da gerade eben gesellschaftliche Stereotype, die heute gelebt werden, massiv eingehen. Für die Antike gilt das genauso, gerade für Geschlechterverständnis. Also wenn wir uns die griechische Antike angucken, gab es etwa 700 verschiedene Stadtstaaten, die hier unterschieden wurden. Und insgesamt liegen nur aus drei Stück von diesen 700 einige Quellen zum Geschlechterverhältnis vor und das meiste Material aus der athenischen Polis, also aus dem athenischen Stadtstaat. Insofern alles da sehr zurückhaltend dann jeweils zu bewerten, und das will ich einfach nur, wenn ich solche Quellen mit anwerfe, mit dazu sagen. Antike, Geschlecht, offensichtlich auch uneindeutiges Geschlecht spielt eine Rolle. Damit können wir auch einen relativ weiten Sprung machen zu den sogenannten Kirchenrechten, also zu dem sogenannten kanonischen Recht ab dem 13. Jahrhundert. Und da gibt es eine spannende Änderung, nämlich hier soll offensichtlich ein Geschlecht eindeutig bestimmt werden. In dem kanonischen Recht, in dem Kirchenrecht wird nun vorgesehen, dass auch das Geschlecht eindeutig bestimmt werden soll, aber es ist die Option gelassen, dass die Sachverständigen zu keinem eindeutigen Urteil gelangen, also dass sie sozusagen das Geschlecht nicht sicher bestimmen können, und für den Fall soll der betroffene Mensch sich selbst für eines dieser Geschlechter entscheiden, also der zwei Geschlechter entscheiden und von dem Gewählten dann nicht abweichen. Und dazu eine Quelle, die ich kurz mit vorlesen will auch, und zwar aus dem bayerischen bürgerlichen Gesetzbuch aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, und dort heißt es, und zwar: Hermaphroditen werden dem Geschlecht beigezählt, welches nach Rat und Meinung deren Verständigen vordringt, falls sich aber die Gleichheit hierin bezeigt, sollen sie selbst eins erwählen. Das fiebt ganz komisch. Sollen sie selbst eins erwählen und von dem Erwählten so poena fall sie nicht abweichen. Also, Was hieraus deutlich wird, ist, dass wiederum Geschlecht, also auch uneindeutiges Geschlecht betrachtet wird. Es tritt jetzt deutlicher hervor, dass offensichtlich Sachverständige dabei eine Rolle spielen sollen. Und jetzt dieser eine Punkt, der eine Rolle spielt, ist, es gibt eine gewisse Wahlfreiheit in dem Punkt, wenn die Sachverständigen zu keinem eindeutigen Ergebnis kommen. Und diese Suppo ena falsi heißt bei Strafe für Zuwiderhandlung, und damit ist auf sogenannte Sodomie-Paragraphen verwiesen, also bei der, nach denen alles, was der gängigen Moral widersprach, also beispielsweise Sex mit Tieren oder gleichgeschlechtlicher Sex oder ähnliches, unter Strafe gestellt werden konnte, teilweise bis zur Todesstrafe. Also deshalb Suppo ena falsi bei Strafe für Zuwiderhandlung verweist gerade auf diese mögliche Todesstrafe nach Sodomiegesetzen. Ja, also hier diese eine mögliche Wahlfreiheit ist sozusagen der zentrale Punkt, und die Sachverständigen, die hier eine Rolle spielen, da wird auch in der Zeit schon deutlicher, dass es sich eher um medizinische Experten handelt, also dass sozusagen auf physiologisches Geschlecht stärker geschaut werden sollte. Der Punkt mit dieser leichten Wahlfreiheit deshalb so spannend, weil mit den sogenannten Naturrechten, die ab 1800 aufkommen, genau dies nicht mehr möglich ist. Also sowohl in dem Code Civil ab 1804 in Frankreich und in einigen anderen revolutionär-bürgerlichen Ländern dann gültig. Da ist dieses nicht mehr vorgesehen, und genauso auch in dem Personenstandsgesetz 1875 im Deutschen Reich und dann 1900 im Bürgerlichen Gesetzbuch. Und dass diese Wahlfreiheit nicht mehr aufgenommen wird, begründen die Verfasser des BGBs relativ, das ist noch das Falsche, genau, das ist das Richtige. Das begründen sie auch ganz kurz, und da kommen wir jetzt eben gerade auf diese die Rolle von Medizin herein. Und zwar schreiben sie: Nach dem heutigen Stande der medizinischen Wissenschaft darf angenommen werden, dass es weder geschlechtslose noch beide Geschlechter in sich vereinigende Menschen gibt. Dass jeder sogenannte Zwitter entweder ein geschlechtlich missbildeter Mann oder ein geschlechtlich missbildetes Weib ist. Der Satz des römischen Rechts, dass der Zwitter dem bei ihm überwiegenden Geschlechte zuzuzählen sei, trifft das Richtige, folgt aber aus der Sachlage von selbst. Also hier einerseits der Bogen, warum ich gerade mit Antike angefangen habe, also dass der Verweis auf römisches Recht, das hier offensichtlich eine Rolle spielt. Aber was hier deutlich wird, ist, es wird eindeutig auf eine medizinische Wissenschaft verwiesen, die offensichtlich jetzt eindeutig Geschlecht bestimmen kann, also die einen Menschen eindeutig als weiblich oder als männlich klassifizieren kann. Und deshalb der Blick, also das ist insgesamt dieser Zirkelschluss, den wir bis heute haben, dass Gesetzestexte gern auf eine Medizinbiologie verweisen, die sicher wissen würden, dass es eindeutig diese zwei Geschlechter gäbe, und andererseits die Medizin, um beispielsweise geschlechtszuweisende Operationen durchzuführen, gerne auf die Justiz verweist, die dann einfach nach dem in dem Sinne, ja, es ist ja gesetzlich gefordert, dass eindeutig ein Geschlecht zugewiesen werde, und deshalb müssen wir es machen. Und deshalb hier wollen wir ein bisschen ran, was hat denn diese medizinische Wissenschaft jetzt Neues herausgekriegt, das jetzt dazu führt, dass auf einmal so klar ist, dass jeder Mensch weiblich oder männlich nur sei. Ja, damit wären wir damit durch, und ich würde einfach fragen, ob dazu schon Fragen sind oder Anmerkungen. Also auch gerne schon ein bisschen Diskussion. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da andere Auffassungen gibt oder jemand schon dazu gearbeitet hat und zu anderen Punkten gelangt ist. Ja. Ganz kurze Frage nur, mit sozusagen selber ja schon gesagt, und die geht man mit Vorsicht zu genießen. Inwiefern kann man da sicher sein, dass wenn wir aus heutiger Sicht diese antiken Texte lesen, dass das, was da drin steht, auch das meint, was wir heute damit meinen? Es gibt ja genug Leute, die argumentieren, mit der Moderne ist da so viel durcheinander gekommen, dass wir eigentlich den Sinn, den wir heute in die Welt reinlesen, in antike Texte gar nicht mehr, dass wir das einfach nur rückwirkend übertragen und eigentlich was ganz anderes gemeint ist. Genau, also so eine rückwirkende Übertragung spielt immer eine Rolle. Also insofern muss man immer, kann immer nur aus dem eigenen gesellschaftlichen Hintergrund überhaupt eine Interpretation anlegen und zu Erkenntnissen gelangen. Und damit liest man auch einige Begriffe, so wie man sie gerade braucht. Möglicherweise beispielsweise in medizinischen Texten des 18. Jahrhunderts taucht häufiger der Begriff queer auf. Also so würden wir ihn vielleicht heute lesen. Allerdings also auch mit Doppel-E. Allerdings ist damit einfach nur quer gemeint. Und also insofern ist das tatsächlich vielleicht an so einer simplen Stelle wird das ein bisschen deutlich. An anderen Stellen wird es plastischer noch deutlich. Also beispielsweise gab es in der Antike nur einen Begriff für das, was heute als Keimdrüsen unterschieden wird, also beispielsweise in Eierstock oder Hodengewebe. Und da suchen einige dann immer intensiv nach dem entsprechend weiblichen Begriff dafür und versuchen den dann zu finden, auch bei dem einen oder anderen antiken Autor. Und das ist eben da an der Stelle einfach eine Rückübertragung. Also diese Unterscheidung gab es in der Antike schlicht nicht. Und damit kann man zu anderen Interpretationen jeweils gelangen. Also damit. Und was ohnehin immer wichtig ist, das sage ich auch noch gern dazu, man muss immer davon ausgehen, dass schon bei der Überlieferung von Texten selbstverständlich auch eine Rolle gespielt hat, was passte gerade in die Zeit. Also beispielsweise auch für antike Schriften ist auffällig, dass gerade von Aristoteles und Platon so viel überliefert ist. Hingegen von Demokrit, der ähnlich viel verfasst hat, ist kaum was. Das sind nur ganz kleine Fragmente überliefert. Und da kann man sich die Frage stellen, gab es da möglicherweise weniger Interesse, immer diese Texte neu abzuschreiben, oder wurden sie möglicherweise, weil sie zu irgendeiner Zeit nicht in das Meinungsbild passten, wurden sie zum Beispiel verbrannt oder ähnliches. Und da ist häufig nur, also es geht tatsächlich um Abschreiben, da es immer nur ganz wenige Exemplare gab von solchen Schriften, hat das eben eine Auswirkung dann tatsächlich auf einen Wissens- und Kenntnisbestand, der überhaupt da ist. Und es wird, glaube ich, auch viel ausgeblendet jeweils. Ja. Ich habe noch eine Frage. Du hast Quellen angegeben. Ich glaube, in der Folie zu diesem bayerischen Gesetz hast du den Hirschauer zitiert. Und der hat ja über Transsexualität, Transidentität geschrieben. Kam das zu der Zeit auch vor? Oder hat dieses Gesetz, weil da ja das Wort Hermaphroditen vorkommt, nur das gemeint, was wir heute unter Intersex fassen würden? Also Hirschauer hat eher zu... An der Stelle, das war ein anderer Aufsatz, die soziale Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit, dazu hat er auch gearbeitet, insofern darauf der Verweis und keineswegs jetzt so deutlich auf Transsexualität. Und insgesamt muss man sagen, bei rückblickenden Betrachtungen wurde unter solchen Sachen wie beispielsweise uneindeutiges Geschlecht stets etwas ganz anderes gemeint, als wir es heute meinen. Also beispielsweise, wenn jemand heute als Frau gilt, kann er zu einer ganz anderen Zeit beispielsweise als Mann gegolten haben. Und es gab möglicherweise und Transsexualität in dem Sinne, dass überhaupt Operationen und Ähnliches durchgeführt wurden, ist ohnehin eher ein neues Phänomen des 20. Jahrhunderts, unter anderem schon deshalb, weil zuvor Operationen äußerst gefährlich waren und eben häufig zum Tod geführt haben, was häufig dann aber bei der Durchsetzung von gesellschaftlicher Moral wiederum nicht dazu geführt hat, dass man auf solche Operationen verzichtet hätte, sondern in der Antike wurden beispielsweise vergrößerte Klitoriden, also häufiger entfernt in dem Sinne, also abgeschnitten, weil man der Meinung war, eine Frau könnte damit eine aktive Position im Sexualverkehr und auch in der Gesellschaft einnehmen und damit das alles umstellen, also eben die gesamte Gesellschaftsordnung auf den Kopf stellen an der Stelle. Und dann ist trotzdem die Frau sehr häufig gestorben, aber das wurde dann auch als göttliches Zeichen dann interpretiert. Also in dem Sinne Sachen zu lesen, jetzt Transsexualität einfach nicht als Begriff rückzuübertragen, sondern der kommt im 20. Jahrhundert auf, genauso wie beispielsweise Homosexualität nicht rückübertragen ist. Homosexualität kommt im 19. Jahrhundert auf und da vielleicht einfach ein kurzer Satz dazu, weil das vielleicht ein bisschen absurd erscheint, erstmal einigen zumindest. Das bedeutet nicht, dass gleichgeschlechtliches sexuelles Tätigsein vorher nicht stattgefunden hätte, also dass Menschen einfach gleichgeschlechtlich begehrt hätten und gleichgeschlechtlich Sex als Tätigkeit ausgeführt hätten. Was mit im 19. Jahrhundert sich ändert, ist, dass es nicht mehr um diese konkrete Tätigkeit geht, die beispielsweise mit Sodomie-Paragraphen bestraft werden konnte. Also wenn jemand einfach einmal wieder natürlich Unzucht in Anführungsstrichen getrieben hat, sondern im 19. Jahrhundert kam Homosexualität als Identitätsform auf. Also dass sozusagen eine Medizin, also tatsächlich da dann auch eine Medizin ganz relevant, meinte, genau feststellen zu können, jetzt also ein Homosexueller habe diese anatomischen und physiologischen Merkmale, oder Magnus Hirschfeld beispielsweise meinte, er würde es stets schon erkennen, wenn jemand, also wenn ein Homosexueller sein Institut betreten würde, anhand des tänzelnden Schrittes und ähnlicher Merkmale, also sozusagen das eine ganze Anatomie, Physiologie in dem Sinne von Sexualität gelesen wurde, dass gesagt wurde, jemand muss ja diese und jenen Erfahrungen in der Kindheit gemacht haben, dass er überhaupt homosexuell werden könnte, oder dass man überhaupt auf solch eine Idee kommen kann nach Unterschieden im Gehirn zwischen Heterosexuellen und Homosexuellen zu suchen, beziehungsweise ein schwules Gen oder ähnliches zu beschreiben. Dafür braucht man erstmal so eine Identitätskonstruktion, und die gab es zuvor nicht, und die gibt es auch in anderen gesellschaftlichen Regionen nicht. Also das ist beispielsweise ein ganz zentraler Punkt also vielleicht an der Stelle gar nicht weit ausgeführt, einfach als Literaturverweis von Thomas Bauer, die Kultur der Ambiguität, dazu sehr zu empfehlen. Also ist ein ganzes Kapitel auch mit dazu drin. Ja. Was mich aber interessieren würde, wie hoch ist denn so der Anteil der Menschen, die mit uneindeutigem Geschlecht in Häkchen auf die Welt kommen? Also ich kann mir das, also ist vom Wert her nicht so vorstellen. Also erstmal historische Antwort dazu. Der Anteil nahm immer mehr zu, nämlich je nachdem, wie viele Merkmale in den Blick kamen. Also immer mehr Menschen wurden damit konfrontiert, dass sie vermeintlich ein uneindeutiges Geschlecht hätten. Beispielsweise mit Keimdrüsenuntersuchungen dann, beziehungsweise schon emanzipierte Frauen konnten teilweise eben auch als geschlechtlich atypisch gewertet werden, und das führte beispielsweise zwischen 1870 und 1900 dazu, dass bei vielen 10.000 Frauen die Eierstöcke entfernt wurden, also dann in dem Sinne, um Hysterie dann zu behandeln. Für die aktuellen Betrachtungen ein bisschen erstmal, also kann man diese genaue Zahl einfach, kann man schlicht nicht sagen, weil es kein Massenscreening gibt. Also wenn, dann werden Menschen überhaupt, also die als uneindeutig geschlechtlich gewertet werden, werden häufig direkt bei der Geburt dann festgestellt, und das einfach entsprechend der Länge von Klitoris-Penis. Also je nachdem, wie lang Klitoris-Penis ist, wird auf Junge oder Mädchen geschlossen, und dann, wenn das alles in einem Normbereich ist, also ich habe nachher noch eine Abbildung mit dazu, dann also bis etwa 1,5 Zentimeter waren es, glaube ich, Mädchen, ab 3,5 Zentimeter Junge. Wenn es in diesem jeweiligen Normbereich ist, kommt gar keine weitere Frage nach dem Geschlecht auf. Und nur in dem Zwischenbereich werden weitere Untersuchungen angeschlossen, und da wird dann auf Geschlecht bestimmt, und also wird dann geguckt, welches Geschlecht könnte dann vorherrschend sein. Die Antworten, die im Moment in der Medizin gegeben werden, sind etwa 1,7%, nennt beispielsweise Anne Faustus Stirling, bis möglicherweise 4% von Menschen, die intersexuell sind. In diese Zahlen geht mit ein beispielsweise auch unterschiedliche Chromosomensätze. Also beispielsweise, wenn jemand X0-Chromosomensatz hat, also einen sogenannten Geschlechtschromosom, dazu kommen wir später noch, beziehungsweise XXY, sogenanntes Klinefelder-Syndrom, also auch die pathologisierende Beschreibung selbstverständlich zu kritisieren, die werden damit eingeschlossen. Und das ist auch nach der neuen medizinischen Klassifikation so. Also da muss das auch einbezogen werden. Im deutschsprachigen Raum geistern trotzdem häufig noch Zahlen so von 0,05% mit rum. Die kommen damit zustande, dass einfach jenseits von internationalen Standards gesagt wird, Klinefelder und Turner-Syndrom wird nicht einbezogen. Also das, was ich gerade mit Chromosomensätzen beschrieben habe, wird nicht in die Intersexualitätsdefinition mit einbezogen und damit kommt man zu niedrigeren Werten dann entsprechend. Das, worauf ich dann am Ende hinaus will, ist, dass sich Geschlecht eigentlich individuell ausprägt und wenn wir jetzt diese massiven Gewalterfahrungen, Traumatisierung also weglassen, also gehen wir davon aus, dass die abgeschafft sind, möchte ich genau darauf hinaus, dass eigentlich jeder Mensch intersexuell ist, also dass eigentlich jeder Mensch das Potenzial, also sowohl als weiblich als auch als männlich betrachtete Merkmale nach den biologisch-medizinischen Theorien in sich trägt. Also deshalb, da wäre dann die Antwort 100%. Noch. Dann würde ich erstmal einfach weitergehen und da jetzt erstmal die historischen Sachen relativ schnell durchziehen wiederum und dann mich bei den aktuellen Sachen ein bisschen mehr aufhalten, wenn das wieder für euch okay ist. Ja, wir hatten jetzt diese Unterscheidung gemacht, einerseits Kirchenrechte, also kanonisches Recht, andererseits dann Naturrechte, die aufkommen und wir können auch zunächst wiederum auch die Unterscheidung machen, welche Merkmale wurden jeweils als eindeutig geschlechtlich gewertet. Und das waren zunächst, also gerade seit dem 16., 17. bis ins 19. Jahrhundert, wurden sehr viele Merkmale herangezogen, die als eindeutig geschlechtlich dann gewertet wurden, also mit denen das Geschlecht von einem Menschen bestimmt werden sollte. Und das konnte beispielsweise, also dazu wurde das allgemeine Auftreten einer Person herangezogen, also war sie eher forsch und fordernd oder eher zurückhaltend und ähnliches. Dann wurde die Kleidung mit einbezogen, also es galt die Auffassung, dass sich der Drang eines Menschen auf die Kleidung des eigenen Geschlechtes richten würde und es galt aber auch Sexualität als ein Kriterium, also es galt die Auffassung, dass sich der sexuelle Drang auf einen Menschen des anderen Geschlechts richten würde. Und es wurden weitere Merkmale mit hinzugezogen, also beispielsweise Brust- und Beckenbreite waren häufig Indizien, die mit herangezogen wurden. Hingegen weniger irgendwelche Merkmale, die heute vielleicht dann als eindeutig gelesen werden würden, also beispielsweise Genitalien keineswegs so, im Körperinneren ohnehin nicht. Insofern da eher ein sehr vielfältiges Bild an Merkmalen, die als geschlechtlich interpretiert werden konnten, womit aber dann auch durchaus jeweils Räume waren, dass Menschen sich ganz anders dann auch einordnen konnten, beziehungsweise auch geschlechtlich anders gelesen werden konnten. Und da gibt es beispielsweise in medizinischen Abhandlungen gibt es häufiger Diskussionen darum, ob ein Mensch nun eindeutiger weiblich oder eindeutig männlich wäre. Und da konnte im konkreten Fall, konnten Mediziner in seltenen Fällen, wurden auch Hebammen mit hinzugezogen, konnten da ganz unterschiedliche Auffassungen sein. Also auch zu einem unterschiedlichen Ergebnis gelangen. Und das war durchaus weitreichend. Also ich hatte ja schon Sodomie-Paragraphen angesprochen. Ebenso eine Entscheidung konnte auch über das Leben entscheiden. Und deshalb beispielsweise bei einer Fast-Verurteilung war eben die Diagnose eines Mediziners dann entscheidend, der gesagt hat, nee, es handelt sich doch eigentlich in dem Fall tatsächlich um einen Mann und nicht um eine Frau. und damit entging er sozusagen dann dem Scheiterhaufen. Also das ist einfach wichtig, immer so diese praktische Relevanz mit in den Hinterkopf zu haben. Was ich herausstellen will, zunächst sehr viele Merkmale, die sozusagen als Indizien für das eigentliche Geschlecht eines Menschen herangezogen wurden. Ab Ende des 18. Jahrhunderts und ab dem 19. Jahrhundert ging man dann dazu über, gerade Keimdrüsen als besonders einzuordnen, also zunächst männliche Hoden als bedeutsam zu betrachten. Das ist insofern spannend, weil vorher keine Unterscheidung danach gemacht wurde, also ist eher als Indiz, also eher so gewertet wurde, na, bei dem Mann sind die Hoden nach außen gekehrt, bei der Frau sind sie nach innen gekehrt, also da keine Unterscheidung gemacht. Es kommen trotzdem einige Unterscheidungen auf und gerade Ende des 18. Jahrhunderts rücken diese nun stärker in den Blick und werden als die Kennzeichen männlichen Geschlechts zunächst herausgearbeitet und in dem Sinne auch als Kennzeichen männlichen Geschlechts, weil immer davon ausgegangen wurde, dass ja der Mann irgendwie eine überragende Stellung einnehmen würde und deshalb irgendetwas dazukommen müsste, also sozusagen die Frau als basale Ausbildungsstufe des Menschen, und wenn irgendetwas hinzukommen würde, würde die vollkommen noch, also alles in Anführungsstrichen, also alles, würde die vollkommen noch Ausbildung des Menschen, der Mann dann ausgebildet werden, und das spielt hier schon eine Rolle, und wir werden es dann aber auch in den aktuellen Theorien sehen, wie es da auch eine Rolle spielt. Und deshalb zunächst Ende des 18. Jahrhunderts kommen gerade männliche Hoden in den Blick, Anfang des 19. Jahrhunderts kommen auch weibliche Hoden bzw. Eierstöcke dann in den Blick, und diese werden dann eben auch mit, also sehr aufgeladen in dem Sinne, dass sie nun eindeutig das Geschlecht beinhalten würden. Und gerade für Eierstöcke habe ich da auch ein Zitat mit herausgegriffen. Ist das das Richtige? Genau. Und zwar von Rudolf Virchow, also der hat gerade Ende des 19. Jahrhunderts Hygieneeinrichtungen in Berlin überhaupt eingeführt, also insofern eine bedeutende Persönlichkeit auch mit. Und ich lese kurz vor. Das Weib ist eben Weib nur durch seine Generationsdrüse. Alle Eigentümlichkeit seines Körpers und Geistes oder seiner Ernährung und Nerventätigkeit, die süße Zartheit und Rundung der Glieder bei der eigentümlichen Ausbildung des Beckens, die Entwicklung der Brüste bei dem Stehenbleiben der Stimmorgane, jener schöne Schmuck des Kopfhaares bei dem kaum merklichen weichen Flaum der übrigen Haut und dann wiederum diese Tiefe des Gefühls, diese Wahrheit der unmittelbaren Anschau, diese Sanftmut, Hingebung und Treue. Kurz, alles, was wir an dem wahren Weibe Weibliches bewundern und verehren, ist nur eine Dependenz des Eierstocks. Man nehme den Eierstock hinweg und das Mannweib in seiner hässlichsten Halbheit mit dem groben und harten Form, den starken Knochen, dem Schnurrbart, der rauen Stimme, der flachen Brust, dem missgünstigen und selbstsüchtigen Gemüt und dem schiefen Urteil steht vor uns. Also ich glaube, aus dem Zitat wird relativ anschaulich deutlich, was denn nun auf einmal alles in diese Eierstöcke hineingepackt wird, also keineswegs nur die Ausbildung von physischen und physiologischen Merkmalen, sondern auch die gesamte Ausbildung von Charaktereigenschaften, von moralischen Fähigkeiten. Alles wird sozusagen, also für alles wird jetzt dieser Eierstock verantwortlich gemacht. Dieses Zitat auch deshalb relativ spannend, weil auch durchaus deutlich wird, was offensichtlich der Verfasser für eine Auffassung von Geschlecht in der Gesellschaft hat und also welche Geschlechterstereotypen er sozusagen hat und diese dann gerade in die Eierstöcke dann an der Stelle hineinpackt. Ähnliche Ausführungen gibt es auch genauso auch dann für männliche Hoden. Das ist also keineswegs der zentrale Punkt. Was auch spannend ist, es fällt wahrscheinlich diese blumige Sprachwahl auch mit ein bisschen mit auf. Das ist in der Zeit durchaus gang und gäbe. Also, wen das genauer interessiert, hat Londa Schiebinger einen sehr schönen Aufsatz veröffentlicht zur Botanik, nämlich der heißt Das private Leben der Pflanzen. Und da wird auch sehr schön ausgemalt, wie sich dann sozusagen die Pollen in den jeweiligen Ehebetten treffen würden und ähnliches. Also eben tatsächlich die gesellschaftliche Übertragung von Geschlecht wird auf unterschiedliche Bereiche der Biologie wird an der Stelle sehr deutlich. Was ich würde einfach dann wieder mal zurückschalten. Also man mag jetzt sagen, okay, ein bisschen schmunzeln, okay, das sind jetzt diese ganzen historischen Ausführungen an der Stelle. Wenn man sich aktuelle Zeitschriftenartikel in also wissenschaftliche Zeitschriftenartikel anguckt, dann kommen die erstmal ein bisschen nüchterner daher. Aber wenn man sich gerade die Einleitung oder dann das Abschluss, was ist denn jetzt rausgekommen, anguckt, dann wird gerade auch so eine Einbindung vorgenommen. Ja, jetzt haben wir sozusagen gefunden, was sozusagen wirklich weibliches Geschlecht und was männliches Geschlecht herausbildet. Und damit wird eben genau an solche Geschlechterstereotype mit angeknüpft. Also da einfach an die Vorstellung, die Menschen im Kopf haben, dadurch, dass sie es von früh auf immer lernen und auch der Schulunterricht ja diesbezüglich sehr eindeutig ausgerichtet ist, ist einfach die sich dann verbreitet. Wird sozusagen genau das Gleiche, also auch so ein blumiges Vorstellungsfeld von Geschlecht wird erstmal hergestellt und deshalb, das findet sich eben auch in den heutigen Aufsätzen dann in ähnlicher Weise. Ja, das erstmal so ein bisschen, also einerseits hatten wir diese sehr vielfältigen Indizien, die für Geschlecht herangezogen wurden, dann die Keimdrüsen, die als ganz bedeutsam gewertet wurden. Und Ende des 19. Jahrhunderts treten dann gerade Chromosomen stärker in den Blick. Also da wendet man sich mehr Vererbung zu. Das ist keineswegs, also auch dieser Blick auf äußere Merkmale, die dann als Hoden bezeichnet wurden, das war auch keineswegs historisch einmalig, sondern es gab schon zu anderen Zeiten Verweise, dann darauf zumindest auf äußere Merkmale. Der Blick auf Vererbung ist auch keineswegs jetzt das erste Mal Ende des 19. Jahrhunderts, sondern beispielsweise im 17. Jahrhundert gab es auch so ein Hoch, wo dann gerade Vererbung als ganz zentral betrachtet wurde. Und insofern ist an solchen Stellen immer die Frage, wann können denn eigentlich welche Theorien aufkommen? Warum setzen sich mal solche Theorien durch und mal andere Theorien? Und warum bleiben möglicherweise zu einem Zeitpunkt einige marginalisiert? Die Betrachtung von Vererbung, also dann gerade von Chromosomen, geht es sehr stark zusammen mit technischen Neuerungen, die in der Zeit gemacht wurden. Also man konnte sich einige Sachen genauer angucken und sah dann auf einmal Bestandteile, die dann auch noch anfärbbar waren, also die man auch schön unterscheiden konnte. Und da stellte man für Geschlecht relevant bei Insektenarten dann fest, dass teilweise jeweils ein Chromosom fehlte, also dann eine anfärbbare Struktur fehlte bei einigen und bei anderen war dann eine mehr da und ähnliches. Und das führte gerade zu dieser Bezeichnung XY-Chromosom, was dann herausgebildet wurde, beziehungsweise es wurden auch andere, also bei anderen Insektenarten waren solche Unterschiede nicht feststellbar. Insofern machte man da gerade nicht solch eine Unterscheidung zwischen X und Y. Und was daran erstmal der spannende Punkt ist, also es kommt sozusagen mit dieser Anfärbbarkeit, mit neuen technischen Sachen, kommt offensichtlich ein neuer Blick auf. Also man guckt sich Dinge an und vermeint jetzt daraus irgendetwas Konkretes herauslesen zu können. Und das führt sozusagen dann auch, dass tatsächlich ganz andere Ansichten überhaupt möglich werden können. Und dann auch die ersten Forschungen wurden gerade an Insektenarten durchgeführt, also Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Beschreibungen dann konkret für den Menschen wurden erst durch Schickel-Painter 1923 vorgenommen, also wesentlich später danach. Also man hatte da in der Biologie schon die Ansicht, dass man sehr universelle Betrachtungen, also einfach das Ganze sehr universell betrachten könnte, also Ergebnisse von Insekten dann auf den Menschen übertragen könnte. In der Medizin war man da nicht ganz so geneigt, darauf dann aufzuspringen, sondern da hielt man eher an Keimdrüsen Drüsen fest, also an Hoden und Eierstöcken, als den zentralen Charakteristika. Also insofern zunächst sehr vielfältige Merkmale, die herangezogen wurden, dann ein stärkerer Blick auf Keimdrüsen, also auf Hoden bzw. Eierstöcke, dann ein Blick auf Vererbung, Chromosomen, und da zeigten sich aber durchaus schon unterschiedliche Perspektiven von Biologen und von Medizinern, beziehungsweise dann auch schon wenige Frauen jeweils darunter. Und deshalb ist es für die heutigen Theorien ganz zentral, wie konnten eigentlich diese unterschiedlichen Strukturen miteinander vereinbart werden. Einerseits Vererbung, also Chromosomentheorien dann an der Stelle, andererseits Eierstöcke und Hoden, also gerade Keimdrüsen, die Mediziner an der Stelle präferierten. Wer jetzt schon aus dem gängigen Verständnis heraus, also aus dem Alltagswissen, schlussfolgern würde, dass nur weil Leute X- und Y-Chromosomen gesehen haben, daraus geschlossen worden wäre, dass es nur eindeutig weiblich oder männlich geben würde. Das war in der Zeit keineswegs der Fall. Also gerade Richard Goldschmidt war einer der wesentlichen Forscher in der Zeit, und er unterschied beispielsweise auch sehr binär auf dieser chromosomalen Ebene und hat gesagt, na, da können wir tatsächlich eindeutig weiblich oder männlich führen. Aber bei den Merkmalen, die sich dann tatsächlich ausprägen würden, also so wie Menschen dann, also so wie wir hier auch rumsitzen, mit den konkret ausgebildeten Merkmalen, stellte er eine lückenlose Reihe von Zwischenstufen fest. Also dass eben keineswegs Geschlecht an der Stelle dann eindeutig ausgeprägt wäre, sondern durchaus ein sehr plurales Modell mit sehr vielen Möglichkeiten, die da gegeben worden wären. Insofern diese sehr einfache Sicht, die wir heute haben, dass sozusagen mit Chromosomentheorien das dann schon beantwortet wäre, die wurde so kurzschlüssig in der Zeit nicht vollzogen, sondern man kam gerade bei pluralen Geschlechterverständnis an. Und ja, das vielleicht zu den historischen Sachen. Jetzt als nächstes würde ich noch mit zwei Folien auf die aktuellen Theorien kommen, aber würde erstmal fragen, ob bis dahin Fragen oder auch Anmerkungen sind. Und ob es noch okay ist, überhaupt so. Also okay, soll ich weitermachen erstmal? Dann. Ja, bei den nächsten zwei Folien bitte nicht gleich überfordern lassen. Das sind eher so typisch biologischere Abbildungen. Aber wir gehen daran nur wenige Punkte durch. Insofern sollte sich das eigentlich dann erklären. Und damit die erste. Einfach an der Stelle erstmal vielleicht wichtig zu sagen ist, also ich würde erstmal einfach die ganz grob erklären und dann einfach meinen Punkt versuchen zu machen, den ich herausarbeiten will. Also häufig wird zunächst schon vorausgesetzt, dass es eben diese Geschlechtschromosomen, die wir gerade kurz andiskutiert haben, die werden häufig vorausgesetzt, also zwei X-Chromosomen würden zur Ausbildung von Eierstöcken führen und ein X- und ein Y-Chromosom würden zur Ausbildung von Hoden führen. Es wird dann häufig dennoch, das bedeutet allerdings nicht, dass von vornherein schon vorausgesetzt werden würde, dass es nur zwei Ausprägungsformen, also dass jeder Embryo schon eindeutig weiblich oder männlich geprägt sei, sondern da geht man davon aus, dass zunächst jeder Embryo das Potenzial habe, sich organisch in sowohl weibliche als auch männliche Richtung zu entwickeln. Also zunächst würde eine Genitalfurche bzw. Genitalleiste vorliegen, die sich sowohl als weiblich oder männlich entwickeln könnte. Genitalfurche oder Genitalleiste einfach vielleicht ein bisschen plastischer, also ein Zellhaufen, aus dem sich dann der Genitaltrakt ausbildet, also vielleicht in heutige Begriffe übersetzt mehr. Daraus würde dann auch über verschiedene Gene und Genprodukte, dafür stehen diese ganzen Abkürzungen, die hier mit dran gesetzt sind, würde sich zunächst eine indifferente Keimdrüse bilden, und über weitere Gene und Genprodukte, also weitere Entwicklungsschritte, würden sich dann entweder Eierstöcke oder Hoden ausbilden. Vielleicht hier wird also schon in dem Begriff Also ich hatte jetzt gerade indifferente Keimdrüse gesagt. Hier in dem Begriff Bipotential, der hier steht, scheint schon auf, dass es nur zwei Entwicklungsmöglichkeiten geben würde, nämlich eben Richtung Eierstöcke oder Hoden. Und ich möchte eben bei dem jetzigen Input bzw. bei der Diskussion der Folie darauf hinaus, dass diese so nicht haltbar ist, sondern dass der Entwicklungsweg jeweils als offen anzunehmen ist und dass sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten gegeben sind. Also Geschlechtsentwicklung gerade individuell und vielfältig verlaufen muss. Ja, dann, also ich möchte mich auch im Wesentlichen auf diesen ersten Teil beschränken, nämlich auf die sogenannte Geschlechtsdetermination. Das wird als der Anteil der Geschlechtsentwicklung betrachtet, der sozusagen die Grundlage für die Ausprägung von Geschlecht legen würde, während danach nur noch eine Geschlechtsdifferenzierung stattfinden würde, nämlich sozusagen sich das noch spezifischer ausformen würde, aber mit Eierstöcken bzw. Hoden sei das Geschlecht schon eindeutig festgelegt. Ich möchte mich daher darauf beschränken, weil das sozusagen mein Forschungsbereich ist. Also ich bin ausgebildete Genetikerin, insofern das als der, also sozusagen dazu kann ich am meisten sagen. Das soll allerdings nicht heißen, dass nicht solche komplexen Ausführungen, wie ich sie für die chromosomalen und genetischen Prozesse dann darstellen will, nicht auch für die hormonalen Sachen auszuführen wären. Also da ist im Moment die Auffassung verbreitet, dass Eierstöcke Östrogene bilden würden und damit eine weibliche Ausprägung des Genitaltraktes erreichen würden, beziehungsweise Hoden würden Androgene bilden, unter anderem Testosteron, und damit eine männliche Ausbildung des Genitaltraktes erreichen. Vielleicht zwei, drei kurze Punkte auch dazu. Also so einfach ist es nicht. Also wer das einfach so sagen würde, in Eierstöcken werden Östrogene gebildet und in Hoden werden Androgene gebildet, so schlicht ist es einfach falsch, weil sowohl in Eierstöcken als auch in Hoden werden Östrogene und Androgene gebildet. Und sie spielen auch sehr weitreichende physiologische Rollen. Also sie haben tatsächlich auch in dem, also in jedem Menschen sozusagen sehr viele Wirkungen. Also beispielsweise Östrogene sind dafür verantwortlich, dass sich ein funktionsfähiges Herz ausprägen kann. Wenn Östrogene nicht vorhanden sind, kann das einfach nicht geschehen und der Embryo geht schon in frühen Entwicklungsstadien zugrunde oder das Kind stirbt kurz nach der Geburt, wenn das Herz nicht durch eine Medizin in einen funktionsfähigen Zustand versetzt werden kann. Also insofern sehr viele Wirkungen sind jeweils auch mit diesen Hormonen dann verbunden und keineswegs ihre Wirkung auf den Genitaltrakt einzuschränken, sondern beispielsweise auch für das Knochenwachstum spielen sie eine Rolle, für die Blutbildung spielen sie eine Rolle und ähnliches. Also keineswegs so einschränkbar und möglicherweise auch Östrogene bei der Ausbildung von Synapsen, also da auch wiederum bei allen Individuen gleichermaßen dann bedeutsam. Und entsprechend hat auch Anne Fausto-Sörling angeregt, sie gerade nicht als Geschlechtshormone zu bezeichnen, sondern eher als Wachstumshormone und eben gerade damit der sehr vielfältigen Wirkung, die sie haben, eben auch gerade in der Nomenklatur schon Rechnung zu tragen. Ein weiterer Punkt, der dabei essentiell noch mit ist, ist, dass diese Hormone, die hier immer so eindeutig voneinander getrennt werden, auch auf einen gemeinsamen Entwicklungsweg, also auf eine gemeinsame Biosynthese verweisen. Das bedeutet, es werden zunächst Androgene ausgebildet, also es wird zunächst Testosteron bzw. Androstendion gebildet und das wird dann durch das Enzym Aromatase umgebildet in Östron bzw. Östradiol, also Androgene werden in Östrogene umgebildet und damit wird sozusagen diese Verschränkung schon deutlich und auch andere Auffassungen, die verbreitet sind, beispielsweise, dass also häufiger gerade bei Testosteron ist so die Wahrnehmung verbreitet, viel hilft viel und damit kann man irgendwelche Wirkungen erzielen, ist auch keineswegs so. Dann wird, also wenn man beispielsweise viel Testosteron spritzt oder anderweitig einnimmt, wird es durchaus im Fettgewebe beispielsweise in Östrogene umgebildet und damit sozusagen wieder ein physiologisches Gleichgewicht hergestellt. Insofern diese Betrachtung zu Hormonen durchaus wesentlich differenzierter zu sehen, als sie sonst häufig dargestellt werden. Was auch noch ein Punkt mit ist, also es wird häufig gerade bei der Embryonalentwicklung sehr viel Gewicht auf Testosteron gelegt, das möglicherweise eine Ausbildung eines männlichen Genitaltraktes bewirken würde, beziehungsweise möglicherweise sogar auf das Gehirn einwirken würde. Das zeigt sich so nicht, weil das meiste Testosteron, was während der Schwangerschaft wirkt und was im Blut vorhanden ist, von der Mutter kommt. Also das ist mütterliches Testosteron und das ist sozusagen das Zentrale. Also das macht 95% etwa oder teilweise noch mehr des wirkenden Testosterons aus und das unterscheidet nicht nach den Embryonen. Also ob die jetzt als geschlechtlich, weiblich oder männlich betrachtet werden. Also deshalb, so einfach ist das an der Stelle nicht. Wer das genauer nachlesen will und ein bisschen mehr dazu arbeiten will, kann ich die sehr guten Arbeiten wieder von Anne Faustus-Sterling empfehlen. Da gerade Sexing the Body bzw. Myths of Gender, also Gefangene des Geschlechts, auch teilweise da dann die zweite Auflage der englischen Fassung, da ist noch ein zusätzliches Kapitel drin, das sich genau damit auseinandersetzt, also Myths of Gender dann. Und eine weitere Literaturempfehlung von Nelly Outzern, Natural Body, das ist auch sehr gut, gerade in die Richtung. Ja, vielleicht gibt es zu Hormonwirkung Fragen an der Stelle, sonst würde ich dem nächsten nicht zuwenden. Aber wenn... Okay, dann mache ich weiter. Nämlich, also ich, wie gesagt, jetzt Geschlechtsdetermination im Fokus und da, ich hatte das Historische einerseits gerade angedeutet gehabt, dass die Verbindung zwischen chromosomalen Merkmalen und Keimdrüsen durchaus eine wichtige Rolle spielte und das wurde damit gewährleistet, dass gesagt wurde, komplexe Organe gehen auf ein Chromosom zurück. Und beziehungsweise auf einen Chromosomenbereich beispielsweise. Also es wurde sehr lange Zeit auf entsprechend nach einem Bereich gesucht, der für die Ausbildung der Hoden verantwortlich sein sollte. Und da man am Anfang schon festgestellt hatte, dass X- und Y-Chromosomen sich unterscheiden sollten, wurde die gesamte Zeit auch nur auf dem Y-Chromosom gesucht. Also auf anderen Bereichen, in anderen auf anderen Chromosomen wurde gar nicht gesucht und da wird aber auch deutlich, dass da natürlich dann auch nichts gefunden werden kann. Also insofern beschränkt schon die Forschungsfrage, Entschuldigung, die Forschungsfrage, die man anwendet und das, was man eigentlich dabei in den Blick nimmt, beschränkt schon das, was man am Ende dann herauskriegen kann. Auch, also es wurde zunächst nach dem sogenannten hodendeterminierenden Faktor gesucht auf den Chromosomen und da wurden nach und nach unterschiedlich, also da, der wurde immer weiter eingegrenzt, erst das Y-Chromosom als zentral betrachtet, dann immer kleinere Bereiche auf dem Y-Chromosom und dann wurden unterschiedliche Gene beschrieben, die diesen hodendeterminierenden Faktor darstellen sollten und für diese Gene eben nacheinander wurden unterschiedliche Kandidatengene dafür vorgeschlagen und die mussten aber immer wieder verworfen werden, weil sich dann herausstellte, dass entweder dieses Gen beispielsweise vorhanden war und sich trotzdem keine Hoden ausgebildet hatten oder dieses Gen war nicht vorhanden und es bildeten sich trotzdem Hoden aus oder in einem anderen Fall stellte sich heraus, dass dieses Gen dann so häufig im Chromosomenbestand des Menschen vorhanden war, dass nicht davon auszugehen war, dass eine dass eine auf die Ausbildung von Hoden beschränkte Wirkung sozusagen damit verbunden sein sollte. Also es fanden sich konkret über 50 Kopien davon im menschlichen Genom und damit war eine eingeschränkte Wirkung auf die Hodenentwicklung relativ unwahrscheinlich. Ja, jetzt aktuell in der Diskussion ist dieses SRI-Gen, also die eine Abkürzung, die hier mitsteht. SRI steht als Abkürzung für die sogenannte geschlechtsdeterminierende Region auf dem Y-Chromosom. Und dieses SRI-Gen wurde in den, also wurde 1990 beschrieben und es stellten sich aber auch sehr schnell auch dort widersprüchliche Ergebnisse heraus, nämlich dieses SRI konnte vorhanden sein und es hatten sich trotzdem keine Hoden ausgebildet oder dieses SRI-Gen war nicht vorhanden und es bildeten sich trotzdem Hoden aus. Insofern auch da durchaus widersprüchliche Ergebnisse jeweils gegeben und entsprechend ging man dann auch davon ab, zu sagen, dass ein einzelnes Gen für die Ausbildung einer komplexen Organstruktur ausreichend sei. Also man ging davon ab, dass dieses einzelne SRI-Gen der hodendeterminierende Faktor sein sollte und ging dazu über, dass sehr viele Gene und Genprodukte miteinander wechselwirken müssten, die dann dazu führen würden, dass sich Hoden ausbilden würden. Also hier sozusagen eine ganze Blase an Genen und Genprodukten, die in Wechselwirkung miteinander stehen sollten. Und ein Beispiel ist dafür dieses SOX9. Ja, dieser Androzentrismus, also dass männlich immer als Fortentwicklung von einer basalen weiblichen Stufe betrachtet wurde, das zeigt sich auch bei diesen Chromosomentheorien, nämlich nach diesem hodendeterminierenden Faktor, den habe ich jetzt nicht umsonst vorangestellt, sondern nach diesem hodendeterminierenden Faktor wurde bereits seit den 1940er Jahren gesucht. Und entsprechend, also eben, das war die ganze Zeit im Blick, während man eben davon ausging, eine weibliche Entwicklung passiert ohne weiteres Zutun, da sind keine aktiven Entwicklungsschritte notwendig. Das änderte sich dann mit einem Aufsatz in den 80er Jahren, da haben Eicher und Washburn schlicht argumentiert, dass es sich auch dabei, also dass es auch sich auch bei Eierstöcken um eine sehr komplexe Struktur handeln würde und keineswegs einzusehen sei, dass die sich einfach so ausbilden sollten, einfach ohne aktive Entwicklungsschritte und eigentlich eine ganz simple und ganz eingängige Argumentation. Aber vorher war das eben keineswegs im Blick, sondern da ging man eben davon aus, da sei kein weiteres Zutun notwendig. Entsprechend auch erst seit Ende der 80er Jahre dann eine entsprechende Suche auch für weibliches Geschlecht. Also da wurde dann ein Eierstockdeterminierender Faktor beschrieben entsprechend. Und als so ein Eierstockdeterminierender Faktor wurde dieses DAX1-Gen beispielsweise angeführt, eine Region auf dem X-Chromosom. Und auch da stellte sich aber schnell heraus, dass die Ergebnisse sehr widersprüchlich waren. Und so ging man auch da dazu über, dass es wiederum, dass es nicht den einen Eierstockdeterminierenden Faktor geben würde, sondern dass wieder viele Faktoren miteinander in Wechselwirkung stehen würden und damit erst die Ausbildung von Eierstöcken erfolgen würde. Das wirkt jetzt erstmal an der Stelle noch relativ getrennt nebeneinander, also einerseits Ausbildung von Hoden, andererseits von Eierstöcken. Das möchte ich jetzt an der Stelle ein bisschen durchbrechen. Also ein Indiz dafür, dass das keineswegs so einfach ist, ist schon dieses DAX1, was da steht. Das wird mittlerweile nicht nur als bedeutsam bei der Ausbildung von Eierstöcken beschrieben, sondern auch bei der Ausbildung von befruchtungsfähigen Spermien. Also sowohl einer Bedeutung bei als weiblich betrachteter Entwicklung, als auch bei als männlich betrachteter Entwicklung. Und das ist insgesamt ein ganz wesentlicher Punkt. Also häufig ist die Ansicht populär verbreitet, dass, bleiben wir bei den Gruppen weiblich-männlich, dass in dem einen Fall ein Gen angeschaltet sei, also bei beispielsweise bei als weiblich betrachteten Individuen ein Gen eingeschaltet sei, das dann bei männlich bei als männlich betrachteten Individuen abgeschaltet sei. Das ist keineswegs so, sondern es geht immer, also es geht nicht um ein entweder eingeschaltet, also eingeschaltet und abgeschaltet, jetzt auch ein bisschen vereinfachte Begriffe, also es geht nicht um ein eingeschaltet oder ausgeschaltet, sondern es geht immer um ein mehr oder weniger. Also es geht um eine konkrete Expression, also ein konkretes Ablesen eines Gens zu einem konkreten Zeitpunkt, und das kann eben individuell variieren und das könnte möglicherweise auch geschlechtlich variieren, wobei dann eben, also und man kann es vielleicht einfach so sagen, also beispielsweise ein Gen wird bei einem Individuum zu 100%, also auch in der Größenordnung abgelesen, und bei einem anderen dann eben 50% mehr oder ähnliches, also einfach in einer größeren Größenordnung dann abgelesen. Das genau geschlechtlich einzuordnen ist wiederum schwierig. Also bei allen Untersuchungen, die wir eigentlich machen können, egal zu welchen Merkmalen auch immer, zeigt sich immer wieder, dass innerhalb einer Gruppe sehr große Differenzen auftreten. Also beispielsweise innerhalb der Gruppe der männlichen Individuen Unterschiede von 1000% gegeben sind. Also bei einem, das etwa 10-mal so stark abgelesen wird ein Gen, also als bei einem anderen als männlich eingeordneten Individuum, hingegen dann solche Unterschiede in den Beschreibungen von Studien keine Rolle spielen, sondern dann die Unterschiede zwischen weiblich und männlich bedeutsam sind, die möglicherweise 5% betragen oder 20% betragen, wiederum auch dann gesagt, eben für meisten, also für eine Stichprobe, innerhalb einer Gruppe eben Unterschiede 1000% und dann kleinste Unterschiede von vielleicht 5 oder auch mal 50% werden dann als äußerst bedeutsam beschrieben. Also insofern das auch immer mit im Hinterkopf haben, wie sehen eigentlich die Studien aus und die Merkmale, die überhaupt betrachtet werden können, und auch die Ergebnisverteilung jeweils. Und das zeigt sich tatsächlich bei den gesamten Gehirnuntersuchungen, spielt das eine Rolle bei solchen chromosomalen Sachen, bei hormonellen Sachen. Also man kann es tatsächlich jeweils finden, dass eigentlich sich immer gerade individuelle Unterschiede sehr deutlich darstellen, aber gerade Gruppierte dann besonders also herausgehoben werden, und diese Gruppierung aber auch nicht etwa danach gemacht werden würden. Man könnte ja sagen, okay, wir gucken uns mal die Individuen an, die einen ganz niedrigen Pegel an diesem Gen oder an diesem Hormon haben, also an dem Genprodukt oder an dem Hormon haben. Das wird nicht gemacht, sondern es wird dann sozusagen immer anhand gesellschaftlicher Stereotypen eingeordnet, also beispielsweise Geschlecht oder jetzt intensiver auch wieder nach rassistischen Merkmalen. Also der wichtige Punkt, den ich jetzt herausstellen möchte, ist, hier erscheint das eben gerade einerseits noch so getrennt. Das ist eben keineswegs der Fall. Also es ist nicht hier eine Blase an Genen und Genprodukten vorhanden und hier eine, sondern es gibt immer sozusagen innerhalb eines Embryos die gesamten Gene und Genprodukte, und es geht immer nur darum, welches Gen, Genprodukt wird zu welchem Zeitpunkt eigentlich abgelesen bzw. gebildet. Das ist der wichtige Punkt, den ich herausheben will. Also es geht nicht um ein entweder Ja oder Nein, sondern immer um ein Mehr oder Weniger zu einem konkreten Zeitpunkt. Und da ist gut schon vorstellbar, dass ich das gerade auch individuell ganz gut unterscheiden kann. Also dass das individuell gerade Einfluss haben kann. Jetzt will ich nur noch zwei Punkte machen, und ich hoffe, es ist jetzt noch nicht zu ermüdend. Ich sage dann gleich noch einen Satz, der das vielleicht ein bisschen lockert wieder. Wir hatten jetzt ein paar Gene, also ich habe jetzt einerseits den einen wesentlichen Punkt dargestellt, also mehr oder weniger das Entscheidende, und wir waren auch schon bei diesen, dass viele oder mehrere Gene miteinander in Wechselwirkung stehen. Hier auf der Abbildung sind jetzt insgesamt 7 Gene bzw. Genprodukte dargestellt, also jeweils diese Abkürzung. Mittlerweile werden etwa 1000 Gene, Genprodukte als bedeutsam bei der Ausbildung des Genitaltraktes beschrieben, also die möglicherweise eine Bedeutung haben könnten. Und davon gibt es so 80 etwa einige Ergebnisse, aber häufig sehr widersprüchliche Ergebnisse. Also insofern, was das einfach heißen soll, es sind sehr viele solche Faktoren, die eine Rolle spielen und die miteinander in Wechselwirkung stehen. Und damit wird vielleicht auch plastischer deutlich, dass warum sollte es dann, wenn so viele eine Rolle spielen, warum sollte es dann nur zwei Ausprägungsformen am Ende geben? Also wie sollte das erklärt werden oder ist das einfach an der Stelle dann eine unzulässige Verallgemeinerung? Also man kann sich auch ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber so kommt es auch in der Schule vor, man kann sich gut vorstellen, dass beispielsweise ein Gen ausfallen könnte, beispielsweise durch eine Mutation und die Wirkung dieses Gens durch ein anderes übernommen werden könnte. Also das ist vielleicht die einfachste Funktion, wo man sich vorstellen kann, okay, da kann ja gerade individuell das eine Rolle spielen. Wenn man jetzt noch mit betrachtet, dass es eben immer um ein konkretes Ablesen eines Gens beziehungsweise Bilden eines Genproduktes zu einem konkreten Zeitpunkt geht, kann man sich gut vorstellen, wie das tatsächlich individuell unterschiedlich ist. Ja, damit noch ein letzter wichtiger Punkt, den ich hieran an der Folie deutlich machen will. Also, was vielleicht eben jetzt deutlich geworden ist, also warum sollten nur diese zwei Möglichkeiten herauskommen, darauf wollte ich nur hinaus. Der nächste Punkt ist, damit kommen wir wieder zu den sogenannten Geschlechtschromosomen zurück. Also X und Y wurden ja als so zentral betrachtet, dass sie sogar als Geschlechtschromosomen extra auch mit Buchstaben und nicht mit Ziffern benannt wurden. Das Interessante ist nun, dass die 1000 Gene, die mittlerweile beschrieben werden, im Regelfall nicht auf diesen vermeintlichen Geschlechtschromosomen vorkommen, sondern tatsächlich breit verstreut im gesamten Chromosomenbestand des Menschen vorkommen. Also wir können wirklich alle Chromosomen durchgehen, 1, 2, 3, 4, 5, also eben der Reihe nach. Und tatsächlich kommen die wenigsten auf dem sogenannten X- und Y-Chromosom, also auf diesen Geschlechtschromosomen vor. Und damit kann man genau so auch dann fragen, inwieweit ist es dann überhaupt noch berechtigt, diese als Geschlechtschromosomen zu bezeichnen oder sollten die besser auch als einfache Ziffern bezeichnet werden, um damit einen nüchtereren Blick einfach auch auf diese Betrachtung zu gewinnen. Deshalb also auch diese Einordnung dieser Chromosomen durchaus in Frage zu stellen. Und noch einen kleinen Punkt, also wir hatten vor uns schon Turner-Syndrom, also pathologisiert, also X0, andererseits XXY, Klinefelter-Syndrom beispielsweise. Es gibt genauso auch XY-Frauen, also mit einem als typisch männlich eingeordneten Chromosomenbestand, aber als typisch weiblich eingeordneten Genitalien. Und es gibt genauso XX-Männer, also mit einem als typisch weiblich betrachteten Chromosomenbestand und als typisch männlich eingeordneten Genitalien. Also das vielleicht nochmal plastisch an den Endpunkt zu der Folie gesetzt. Und ich hoffe, es war einigermaßen an der Stelle verständlich. Der Punkt, den ich klar machen wollte mit der Folie, ist erstmal diese Komplexität herauszuarbeiten, also deutlich zu machen, Geschlechtsentwicklung ist tatsächlich sehr komplex. Und und das wollte ich einfach mit ein paar Punkten erstmal ausführen. Wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, ja, Geschlechtsentwicklung ist komplex, gehen wir gleich weiter, hättet ihr mir das wahrscheinlich nicht abgenommen oder gesagt, ja, na, ist halt so, so what. Aber deshalb, das wollte ich einfach mit ein paar Worten vor Augen führen und ich hoffe, dass der Punkt rübergekommen ist und ich jetzt auch nicht zu dolle gelangweilt habe erstmal. Gibt es dazu konkret Fragen oder sollte ich die nächste einfach noch mit anschließen und danach könnten wir dann in eine größere Diskussion einsteigen? Ja? Eine Frage, die eher statistischer Natur ist, in Bezug auf die Unterschiede innerhalb einer Gruppe bzw. Zwischengruppen. Und also in Bezug auf Hormonspiegel habe ich zum Beispiel auch schon gehört, dass innerhalb einer ja, wirklich als männlich bezeichneten Gruppe zum Beispiel die Differenz viel größer ist als zwischen dieser männlich bezeichneten Gruppe und der weiblich bezeichneten Gruppe. Aber wie berechnet man denn die Unterschiede zwischen den Gruppen, wenn die schon innerhalb einer Gruppe so groß ist? Also wenn man da quasi den statistischen typischen Mittelwert her und vergleiche die und finde dann da die, was hast du gesagt, 5% oder 10%? Genau, also man kann entweder einen Mittelwert bilden oder einen Median, also je nach Statistik, also kann man die zugrunde legen und da gibt es eben dann Unterschiede, die als relativ sicher in dem Sinne erscheinen, dass sie nicht vollständig vermutlich auf Zufall zurückzuführen sind. Was dann wieder das Kriterium ist, dass sie nicht auf Zufall zurückzuführen sind, also ob das beispielsweise eine Sozialisation sein könnte bei Hormonspiegeln, eine bestimmte Stresssituation oder so, das ist damit noch nicht geklärt, aber eben das wird an der Stelle angelegt. Wobei in medizinstatistischen Kursen, also wenn ihr die an der Uni habt oder biostatistischen Kursen, auch immer darauf hingewiesen wird, dass eine Beschreibung einer Stichprobe, wie sie in einer Studie getroffen wird, nicht auf eine andere Stichprobe zu übertragen ist. Also da werden vermutlich andere Ergebnisse rauskommen und auch, dass die Übertragung auf eine Grundgesamtheit häufig schwierig ist. Also dass ich nicht sagen kann, nur weil ich in meiner Stichprobe die und die Unterschiede getroffen habe, jetzt ableiten kann, Frauen seien so und Männer seien so. Also dieser Kurzschluss, der häufig passiert. Und noch ein Punkt, der vielleicht wichtig ist, der auch nicht so geläufig häufig ist. Die Anzahl der Untersuchten sind häufig sehr gering. Also in der Biologie ist es üblich, beispielsweise zum Beispiel 6 Individuen pro Gruppe zu unterscheiden, beziehungsweise vielleicht bestenfalls mal 10, 12 Individuen. Wenn es sich um Mäuse handelt, wenn es um Menschen geht, dann häufig noch geringere, also da werden häufig Einzelfallbeschreibungen gemacht, 1 oder 2 Individuen. Und wiederum auch bei verschiedenen Tierarten findet man durchaus Studien, die auch durchaus sehr renommiert veröffentlicht werden können, bei denen auch sehr schön blumig ausgeführt ist, wie sich denn, also wie weibliche und wie männliche Individuen eindeutig aussehen würden. Und dann guckt man in die Methoden und es wurde genau ein Individuum untersucht, aber nicht etwa dann möglicherweise ein Individuum pro Geschlecht, sondern insgesamt genau eins. Und daraus wird dann auch abgeleitet, was typisch weiblich, was typisch männlich sei. Und damit eben tatsächlich äußerst schwierig, solche Sachen dann häufig. Beantwortet das? Also vielleicht, wenn wir nachher, könnten wir auch gerne nochmal auf zum Beispiel Gehirnbetrachtung, also zum Beispiel nochmal einen kleinen Blick werfen und da uns angucken, wie hinfällig eigentlich solche Studien häufig sind, die aber eben gerade so geläufig sind, also beispielsweise mit Sprachunterscheidung oder mit Unterschieden je nach sexueller Orientierung. Häufig sind die Arbeiten tatsächlich dermaßen schlecht, also eben wirklich also methodisch vollkommen fragwürdig und trotzdem können sie renommiert publiziert werden, beispielsweise in den Zeitschriften Nature und Science. Also da durchaus immer die Anregung, einfach sich genau die Studien anzugucken und was wurde gemacht. Also einfach da versuchen, Zugang zu finden. Also da finde ich es auch spannend, nochmal mit dir drüber zu reden, wie es kommt, dass sie sich durchsetzen können, aber das führt jetzt vielleicht zu weit, das können wir vielleicht später ein bisschen klar gucken. Gibt es noch Fragen, Anmerkungen an der Stelle? Dann würde ich erstmal einfach noch fortsetzen. Auch von der bitte nicht überfordern lassen, sondern das soll einfach noch ein paar Punkte, also auch jetzt nur 3 Punkte relativ plastisch nochmal vorführen. Der erste Punkt ist relativ einfach. Ich habe jetzt die ganze Zeit von komplexer Wechselwirkung von verschiedenen Genen und Genprodukten geredet. Das soll das einfach nochmal visuell vorführen. Also hier wird klar ersichtlich, es sind tatsächlich viele Gene, Genprodukte, also noch längst nicht 1000, aber es wird schon plastisch deutlich, okay, da passiert eine Wechselwirkung, die machen irgendwas miteinander. Insofern, das will ich hier als ersten Punkt nochmal einfach visuell aufrufen, damit tatsächlich deutlich wird, dass es eben sich um Wechselwirkung handelt und dass es aber auch um einen gemeinsamen embryonalen, also um einen Pool sozusagen geht und dass damit eigentlich das, was hier so relativ eindeutig abgeleitet ist, weibliche oder männliche Entwicklung, eigentlich damit dann unsinnig wird, sondern es bildet sich Geschlecht eben individuell bei dem entsprechenden Individuum dann spezifisch, also ganz individuell aus. Also diese vielfältigen Merkmale darzustellen. Das ist der erste Punkt, damit haben wir den schon weg. Der zweite Punkt ist, ich habe oben drüber geschrieben, bei Mäusen. Das ist deshalb passiert, weil es einfach ähnlich komplexe Darstellungen für den Menschen nicht gibt. Also insofern Maus immer als Untersuchungsorganismus für den Menschen genommen. Das soll aber eben gerade von mir aus nicht heißen, dass die Entwicklung bei Säugetieren oder zwischen Maus und Mensch identisch verlaufen würde, sondern da zeigen sich wesentliche Diskrepanzen. Also die Ergebnisse sind einfach nicht so zu übertragen. Bei anderen Organismenklassen, also beispielsweise bei Reptilien, ist das ohnehin geläufig. Da spielt eben gerade Temperatur, spielen chemische Einflüsse eine Rolle und eben gerade chromosomale Unterschiede nicht. Aber was ich damit einfach aufgreifen will, selbst in der Klasse der Säugetiere gibt es Unterschiede. Und was dabei wichtig ist, noch mit zu sagen, selbst das, was häufig mit X- und Y-Chromosomen als universell dann zumindest für Säugetiere beschrieben wird, ist auch hinfällig, weil nämlich beispielsweise selbst bei einigen Säugetieren diese Unterscheidung nicht vorkommt. Also beispielsweise bei Mulllemmingen oder bei japanischen Landratten findet sich keinerlei Unterschied zwischen den Chromosomenbestand. Also da findet sich sowas mit X- und Y-Chromosomen nicht. Also bei als weiblich betrachteten und bei als männlich betrachteten Individuen ist der Chromosomenbestand bei diesen gleich. Das wollte ich nur als zweiten Punkt noch mit anführen. Ein dritter Punkt ist, das wird hier deutlich, ist jetzt ein bisschen verrutscht. Also einerseits sind durchgezogene Linien hier zu erkennen und andererseits sind solche gestrichelten Linien zu erkennen. Und die durchgezogenen Linien, die verweisen auf Wechselwirkungen, die tatsächlich gezeigt wurden, die einem empirischen Experiment gezeigt wurden, zu denen es durchaus auch widersprüchliche Ergebnisse gibt, also die auch durchaus umstritten sind, aber sie wurden zumindest gezeigt. Während die gestrichelten Linien, welche sind, die indirekt erfolgen könnten, also wo noch weitere Faktoren dann dazwischen gelagert wären oder die im Moment nur angenommen werden, also für die es keinerlei Befunde oder ähnliches gibt, auch bei denen angenommen wird, na, da müsste doch irgendeine Wechselwirkung sein. Und das mit dem Punkt will ich einfach zeigen, ihr seht, wie wenige Linien hier gestrichelt, wie wenige Linien durchgezogen sind, also wie wenige Sachen tatsächlich gezeigt wurden und als relativ sicher gelten. Und ihr seht gleichzeitig, wie viele dieser Linien gestrichelt dargestellt sind. Und das macht einfach ein bisschen deutlich, vielleicht auch relativ greifbar, dass solche populären Darstellungen wie in Spiegel, Zeit oder FAZ und ähnliches getroffen, also dass eine Biologie relativ sicher wissen würde, wie Geschlechtsentwicklung verlaufen würde, das wird hiermit schon widerlegt durch eine solche Darstellung. Sie weiß es offensichtlich nicht, sondern sie hat mehr oder weniger überzeugende Modelle davon, von einer solchen Geschlechtsentwicklung. Aber ich denke eben, also, und das möchte ich herausarbeiten, wenn sie immer versucht, die Geschlechtsentwicklung in ein binäres Muster zu pressen, dann sind solche Theorien weniger überzeugend. Also da spielt dann eine gesellschaftliche Vorstellung von Geschlechterstereotypen eine große Rolle. Also der dritte Punkt, den ich hier machen will, ist, dass dieses sichere Bild, was häufig in populären Darstellungen vermittelt wird, gar nicht so sicher ist, sondern dass es eher durchaus wesentlich flexibler sich darstellt und dass eine Biologie gar nicht so sicher weiß, wie Geschlechtsentwicklung eigentlich ablaufen würde. Und damit kommen wir zu dem letzten Punkt, den ich noch anreißen will, an der Stelle zumindest kurz, nämlich im Moment sind wir trotzdem sehr stark auf so einer sehr zweidimensionalen Ebene geblieben. Also wir sind die gesamte Zeit bei chromosomalen und genetischen Merkmalen geblieben und damit ist im Prinzip dann noch der Gedanke verbreitet, ja, na, da könnte ja trotzdem alles vorgeformt vorliegen und so. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen deutlich machen, dass auch das durchaus sehr vielgeschlechtlich zu werten wäre, also dass auch damit durchaus eine individuelle Geschlechtsausbildung Selbstausprägung möglich ist. Aber dieses Präformiertsein im Genen und sowas, das möchte ich als letzten Punkt an der Stelle noch angehen und durchaus auch einfach schlicht mit Verweis auf euer Schulwissen, nämlich, und ich glaube, das ist aber auch ein ganz wichtiger Zugang, um zu emanzipatorischen Antworten gelangen zu können, nämlich vielleicht auch wieder an einem Beispiel, also hier findet sich einmal WT1 minus KTS, hier WT1 plus KTS und hier WT1 SF1 und das bedeutet jeweils, also irgendwie wird klar, irgendwas ist da gemeinsam, dafür steht dieses WT1 und irgendwas ist verschieden, deshalb steht da immer noch was anderes mit dran. Und das verweist genau auf diese Unterscheidung, die ich die ganze Zeit mitgemacht habe. Deshalb habe ich von Genen und Genprodukten gesprochen. Also Gene verweisen auf einen Ort auf der DNA, also auf einer Erbsubstanz dann quasi, während die Genprodukte die Produkte sind, die dann tatsächlich eine Wirkung in der Zelle entfalten. Also einerseits Gene, die Erbsubstanz und dann die Produkte, die Eiweiße, die dann tatsächlich eine Wirkung in der Zelle entfalten können. Und auf diesem Weg, also auf dieser von der Erbsubstanzebene zu den tatsächlich fertigen Produkten, finden zahlreiche Prozesse statt, an denen sehr viele verschiedene Faktoren auch jeweils beteiligt sind. Also, dass ein bestimmter Bereich der DNA abgelesen wird, muss erstmal, also dazu müssen sich viele Faktoren erstmal überhaupt zusammenlagern, die dann sagen, genau dieser Bereich soll abgelesen werden, bis da und dorthin, und die dann dafür sorgen, dass tatsächlich dann eine RNA, also eine andere Erbsubstanz, wenn wir so wollen, dann erzeugt wird, die dann die Grundlage für die weiteren Prozesse dann bilden kann. Also es müssen sehr viele Faktoren erstmal zusammenkommen und das bedeutet schon, es ist offensichtlich nicht so, dass dieses Gen, was dort irgendwie da ist, irgendwie schon da wäre und einfach irgendwas anstoßen könnte, sondern es ist genau andersrum. Es ist die Zelle zentral und die erstellt aus einer DNA erst eine konkrete Information. Also sie sagt eben, was benötigt wird und daraus wird ein konkretes Produkt hergestellt. Und das passiert auch darüber, dass nicht etwa dann immer 1:1 Übertragungen stattfinden würden, sondern es wird tatsächlich auch die konkrete Information verändert. Also es werden beispielsweise Bereiche aus dieser RNA, aus diesem RNA-Strang herausgeschnitten und dann die anderen an den Schnittstellen dann diese verbleibenden Bereiche zusammengefügt. Also es finden konkrete Veränderungen dieses der Informationsabfolge statt. Und und das findet tatsächlich bei allen Bereichen statt. Also da wird deutlich, tatsächlich viele Prozesse finden statt, viele Faktoren spielen dabei jeweils eine Rolle. Selbst Transportprozesse sind nicht so, dass dann die RNA einfach aus dem Zellkern ins Zellplasma rausfallen wird oder so, sondern das ist auch ein aktiv vermittelter Prozess, an dem wieder Faktoren beteiligt sein müssen. Und schließlich erst im Zellplasma kann die sogenannte Translation stattfinden. Das bedeutet, aus der RNA wird die Grundsubstanz für das Eiweiß hergestellt quasi. Und erst aus dieser Grundsubstanz für das Eiweiß, also eine Aminosäuresequenz, kann sozusagen dieses wirksame Produkt dann am Ende bilden. Also sozusagen viele Prozesse finden statt, daran zahlreiche Faktoren beteiligt und es werden direkt Veränderungen vorgenommen und auch diese Aminosäure-Sequenz, die am Ende dann vorliegt, die ist für sich erstmal noch nicht aktiv, also die kann noch keine richtige Wirkung in der Zelle entfalten, sondern da werden dann wieder noch chemische Bindungen eingefügt, es werden bestimmte chemische Moleküle angelagert, also es passiert erstmal ganz viel damit, dass überhaupt erst ein aktives Produkt daraus gebildet wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, was ich deutlich machen will, nicht etwa die DNA stellt schon die Information dar, die dann am Ende nur noch Zelle, die nachgeordnet wäre, informieren müsste, sondern sie ist gerade in komplexe Regulation eingebunden und eigentlich erst die Zelle sagt mit diesen ganzen Faktoren, welche konkrete Information aus einer DNA-Sequenz gebildet wird. Und bei WT1 bedeutet das, dass aus einem WT1-Gen, also aus dem WT1-Bereich auf der DNA-Sequenz insgesamt mindestens 2 Dutzend unterschiedliche Produkte gebildet werden können. Also auf ein und dieselbe DNA-Sequenz gehen mindestens 24 unterschiedliche, daraus gehen mindestens 24 unterschiedliche Produkte hervor, die jeweils eine unterschiedliche Aktivität in der Zelle entfalten können und die auch ganz unterschiedlich lokalisiert sein können in der Zelle und ganz unterschiedliche physiologische Wirkungen entfalten können. Also wir sehen hier, WT1 spielt hier eine Rolle, hier und da. Also sind jeweils ganz unterschiedliche Wirkungen damit verbunden. Und das möchte ich eben als diesen letzten Punkt dann deutlich machen. Also einerseits hatten wir diese zweidimensionale Ebene, bei denen deutlich wurde, sehr viele genetische Faktoren spielen eine Rolle. Insofern ist da durchaus auch sehr vielfältige Ausprägung von Geschlechten mit vorgesehen und auch durchaus möglich schon auf der Ebene. Aber wenn wir gerade noch diese Prozesshaftigkeit überhaupt mit in den Blick nehmen, die ganz zentral ist, also in dem Sinne, es passiert nichts einfach so, sondern es ist offensichtlich in komplexe Prozesse eingebunden, dann wird, glaube ich, noch plastischer deutlich, dass eine Geschlechtsentwicklung tatsächlich individuell vielfältig verlaufen kann, nämlich dass zu jedem Zeitpunkt also eine Geschlechtsentwicklung stattfindet und zu jedem Zeitpunkt Einflüsse aller möglicher Art darauf einwirken können und damit dafür sorgen, dass ein bestimmtes Produkt ausgebildet werden kann, ein bestimmtes Merkmal ausgebildet werden kann und das eben je individuell spezifisch dann auch geschieht. Ja, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, also insofern diese Komplexität herauszustellen und ich hoffe, dass das deutlich geworden ist und dass zumindest das erstmal als einigermaßen anschaulich erscheint, warum ich der Auffassung bin, dass man mit den derzeit zugrunde liegenden Material durchaus auch in Richtung individueller und vielfältiger Ausprägung von Geschlecht argumentieren kann und das aus meiner Sicht eben auch gerade als wesentlich überzeugender erscheint, als wenn man das versucht, in zwei Richtungen sozusagen hineinzupressen. Ich möchte jetzt noch einen ganz kurzen Abschluss machen und damit nochmal auf den Anfangspunkt zurückkommen. Die Folie hatte ich für uns schon angerissen gehabt mit dieser eindeutigen Geschlechtseinordnung, die dabei eine Rolle spielen soll. Bisher sind wir in diesem Vortrag jetzt relativ theoretisch geblieben, also in dem Sinne nach biologisch wird sozusagen darüber diskutiert, welche Faktoren an einer Ausbildung eines Genitaltraktes beteiligt sein könnten. Und ich möchte darauf hinaus, dass gerade auch eine solche theoretische Wissenschaft auch eine praktische Bedeutung und auch eine praktische Verantwortung hat, nämlich die Leute, die diese binären Geschlechtertheorien entwerfen, die ausführen, dass es nur 2 Möglichkeiten der Entwicklung des Genitaltraktes geben sollte, die haben genau auch Mitverantwortung für eine blutige Behandlungspraxis. Also insofern ist eine Theorie auch nicht von einer Praxis ablösbar, weil genau die, die die Praxis ausführen, sozusagen immer wieder verweisen können, naja, die zeigen das ja so, das ist ja theoretisch hinterlegt. Letztlich wird es aber schon dadurch ad absurdum geführt, dass ja ein wesentlicher Ausgangspunkt der Biologie und Medizin immer uneindeutiges Geschlecht war. Also sie immer davon ausgegangen ist, so eindeutig ist es offensichtlich nicht, sondern es wird sozusagen, also diese Theorien sind offensichtlich nur Theorien, die in der Praxis so keine Widerspiegelung dann an der Stelle finden. Ja, damit würde ich vorschlagen, wir machen an der Stelle Schluss und kommen vielleicht dann eher noch in die Diskussion zu den Fragen, die euch interessieren. Ich würde jetzt den letzten Punkt einfach an der Stelle dann vielleicht lieber weglassen, damit wir auch noch Zeit zum Diskutieren haben und ich so und so schon viel zu viel geredet habe. Wenn das für euch okay ist, wiederum, also dann würde ich mich erstmal bedanken. Vielleicht, wenn jetzt noch kommt. Ja, dann würde ich schnell sagen, wir haben 10 Minuten Pause, das heißt bitte pünktlich um 28, wäre das bei mir. Also in 10 Minuten halt pünktlich wieder da sein, damit wir noch hier ein bisschen kommen. No.